Er nahm Platz und brüllte dem Kutscher zu: »Los, was Zeug und Leder hält!« »Ist der Polizeimeister zu Hause?« rief er gleich beim Eintreten in den Hausflur. »Nein, nicht zu Hause«, gab der Hausmeister Bescheid. »Eben erst fortgefahren. Da haben wir's.« »Ja«, meinte der Hausmeister, »eben erst. Eine Minute früher, und Sie hätten ihn vielleicht noch angetroffen.« Kowaljew setzte sich, ohne das Taschentuch vom Gesicht zu nehmen, wieder in die Droschke und befahl mit verzweifelter Stimme: »Weiter.« »Wohin?« fragte der Kutscher. »Geradeaus.« »Wohin geradeaus? Da verzweigt sich die Straße, nach rechts oder nach links?« Diese Frage ließ Kowaljew innehalten und nötigte ihn zum Nachdenken. In seiner Lage war es am besten, sich der Hilfe der Polizeiverwaltung zu versichern. Nicht, weil diese Angelegenheit ihr unmittelbar unterstand, sondern weil ihre Anordnungen rascher ausgeführt werden konnten als die der anderen Behörden. Sich an die Vorgesetzten jenes Amtes zu wenden, bei dem die Nase zu dienen vorgegeben hatte, war sinnlos. Denn aus den Antworten des vermeintlichen Staatsrates war deutlich zu ersehen gewesen, dass es für diesen Menschen nichts Heiliges mehr gab und dass er von Neuem lügen würde, so wie er eben erst gelogen hatte, als er versicherte, Kowaljew überhaupt nicht zu kennen. Schon wollte Kowaljew sich zur Polizeiverwaltung fahren lassen, als es ihm durch den Kopf ging, dieser Betrüger und Halunke, der sich gleich bei der ersten Begegnung so gewissenlos benommen, könnte irgendeine Gelegenheit benutzen, aus der Stadt zu entwischen. Und dann würden alle Nachforschungen vergeblich sein oder sich, was Gott verhüten möge, über einen ganzen Monat hinziehen. Da endlich schien der Himmel selbst Kowaljew zu erleuchten. Er beschloss, sich geradenwegs in die Zeitungsexpedition zu begeben und die ganze Angelegenheit mit einer ausführlichen Beschreibung des Übeltäters rechtzeitig bekannt zu machen, so dass jeder, der ihm begegnete, ihn sofort zu Kowaljew führen oder doch wenigstens die Wohnung des Schurken feststellen könnte. Als er diesen Entschluss gefasst, befahl er dem Kutscher, in die Zeitungsexpedition zu fahren und unterließ es nicht, ihn während der ganzen Fahrt immer wieder in den Rücken zu stoßen und ihn anzufeuern. »Schneller, du Hundsfort, schneller, Halunke!« »Ach, Herr«, seufzte der Kutscher, schüttelte den Kopf und munterte sein Pferd, das so langhaarig wie ein Bologneser-Hündchen war, mit den Zügeln auf. Endlich hielt die Droschke. Und Kowaljew keuchte atemlos in ein kleines Empfangszimmer, in welchem ein grauköpfiger, bebrillter Angestellter in einem alten Frack an einem Tisch saß und den Federstiel zwischen den Zähnen das eingegangene Kupfergeld zählte. »Wer nimmt hier die Anzeigen entgegen?« schrie Kowaljew. »Ah, guten Tag!« »Ergebenster Diener«, sagte der grauhaarige Angestellte, hob für ein Nu die Augen und ließ sie dann wieder von einem Geldhäufchen zum anderen wandern. »Ich möchte eine Bekanntmachung einrücken lassen.« »Belieben Sie sich noch ein wenig zu gedulden«, sagte der Alte, mit der rechten eine Ziffer auf ein Papier schreibend, mit der linken zwei Kugeln auf dem Rechenbrett weiterschiebend. Es waren noch viele andere zugegen, die eine Anzeige aufzugeben hatten. Ein Lakai, dessen Goldtressen und sauberem Äußeren man seine Zugehörigkeit zu einem aristokratischen Hause ansah, stand neben dem Tisch einen Zettel in der Hand und hielt es für angemessen, seine Weltläufigkeit zu bekunden. »Ob Sie es mir glauben wollen, mein Herr, oder nicht«, sagte er, »das Hündchen ist nichts wert. Ich selber würde nicht mal 8 Groschen dafür geben. Doch die Gräfin liebt es, weiß Gott, sie liebt es, und da hat sie nun für den Finder 100 Rubel ausgesetzt.« Aufrichtig gesagt, ganz unter uns, die Geschmäcker der Menschen sind nicht leicht miteinander zu vereinen. Wenn man schon Hundeliebhaber ist, so sollte man sich einen Hühnerhund oder einen Pudel halten. Da brauchen einem nicht nur 500, sondern auch 1000 Rubel nicht leid zu tun. Dafür muss es aber auch ein echter Rassehund sein. Der Graukopf hörte ihm mit gewichtiger Miene zu und überschlug währenddessen, wie viel Buchstaben die Anzeige enthielt. Neben dem Lakaien standen noch eine Menge alter Weiber, Ladenschwengel und Hausdiener mit ihren Zetteln. In einer Anzeige wurde ein Kutscher angeboten, der sich durch Nüchternheit auszeichne. In einer anderen, eine wenig gebrauchte, im Jahre 1814 aus Paris eingeführte Kutsche.

Doch dann stellte sich das Ganze als ein Pasquill heraus. Mit jenem Pudel war der Rentmeister, ich weiß nicht mehr welchen Institutes, gemeint. Bei mir handelt es sich doch gar nicht um einen Pudel, sondern um meine eigene Nase, das heißt also beinahe um mich selbst. Nein, ich kann eine solche Anzeige unter keinen Umständen veröffentlichen. Wenn mir aber nun wirklich meine Nase verloren gegangen ist. Falls sie wirklich verloren gegangen sein sollte, so geht das die Medizin an. Es soll heute solche Ärzte geben, die einem eine beliebige Nase einzupflanzen verstehen. Mir scheint indessen, dass sie ein Spaßmacher sind und der Gesellschaft einen Streich spielen wollen. Ich schwöre Ihnen, bei der Heiligkeit Gottes, da es nun schon so weit gekommen ist, bin ich bereit, Ihnen die Wahrheit meiner Worte zu beweisen. »Warum regen Sie sich so auf?« fuhr der Alte fort und nahm eine Prise. »Im Übrigen, wenn es Ihnen nicht peinlich ist,« fügte er mit einem Anflug von Neugierde hinzu, »würde ich mir die Sache gern ansehen.« Der Kollegienassessor nahm das Taschentuch vom Gesicht. »In der Tat, höchst beachtenswert,« sagte der Alte, »eine vollkommen glatte Fläche, wie ein gut ausgebackener Pfannkuchen. Wirklich, ganz unwahrscheinlich ebenmäßig.« »Nun, wollen Sie auch jetzt noch mit mir streiten? Sie sehen selbst, wie unmöglich es ist, dass so etwas nicht in die Zeitung kommt. Ich wäre Ihnen überaus dankbar und freue mich, dass der Zufall mir das Vergnügen Ihrer Bekanntschaft geschenkt hat.« Der Major schien sich für diesmal dazu entschlossen zu haben, sein Ziel durch ein wenig Speichelleckerei zu erreichen. »Gewisses ließe sich am Ende schon machen, dass ich Ihre Bekanntmachung veröffentliche,« sagte der Alte, »doch ich sehe nicht ein, was für ein Nutzen für Sie dabei herausspringen soll. Wenn Sie es unbedingt wollen, so überlassen Sie es einer gewandten Feder, den Vorfall als seltene Naturerscheinung zu beschreiben und in der Nördlichen Biene zu veröffentlichen.« Hier nahm er eine Prise. »Zu Nutz und Frommen der heranwachsenden Jugend.« Hier putzte er sich die Nase. »Oder überhaupt zur allgemeinen Unterhaltung.« Der Kollegienassessor fühlte sich völlig entmutigt. Da fiel sein umherirrender Blick auf ein vor ihm liegendes Zeitungsblatt mit den Theateranzeigen. Sein Gesicht verzog sich schon zu einem Lächeln, als er den Namen einer sehr hübschen Schauspielerin las, und seine Hand fuhr unwillkürlich in die Tasche, um sich zu vergewissern, ob er eine blaue 5-Rubel-Note bei sich hatte, da Stabsoffiziere seiner Überzeugung nach in der ersten Parkettreihe zu sitzen hatten. Doch der Gedanke an seine Nase verdarb wieder alles. Selbst den alten Zeitungsangestellten schien die peinliche Lage Kowaljews zu rühren. Um ihm über seinen Kummer nach Kräften hinwegzuhelfen, hielt er es für angebracht, ihm mit wenigen Worten seine Teilnahme auszudrücken. »Wirklich, es tut mir sehr leid, dass Ihnen diese Anekdote zugestoßen ist. Darf ich Ihnen ein wenig Schnupftabak anbieten? Das hilft gegen Kopfschmerzen und vertreibt alle Melancholie. Auch bei Hämorrhoiden soll es gute Dienste tun.« Liebenswürdig hielt er ihm seine Tabatiere hin, deren Deckel das Bildnis einer Dame mit Hut schmückte. Doch diese Unbedachtsamkeit ließ Kowaljews Geduld reißen. »Ich begreife nicht Ihren ungebührlichen Scherz,« brach es aus dem Kollegienassessor hervor. »Sehen Sie denn nicht, dass mir gerade das fehlt, was zum Schnupfen notwendig ist? Zum Teufel mit Ihrem Schnupftabak! Ich kann ihn nicht ansehen, nicht nur Ihren schlechten Beresiner, sondern auch nicht den besten Rapé.« Tief gekränkt verließ er die Zeitungsexpedition und begab sich zum Polizeiinspektor seines Wohnviertels. Kowaljew traf den Polizeiinspektor gerade in jenem Augenblick an, als dieser sich gähnend reckte und dachte, ach, jetzt kann man endlich 2 gute Stunden schlummern. Es war infolgedessen vorauszusehen, dass der Besuch Kowaljews ihm äußerst ungelegen kommen musste. Der Inspektor war ein eifriger Förderer aller Künste und Gewerbe, zog indessen Banknoten allem anderen vor. So eine Banknote, pflegte er zu sagen, ist eine gute Sache. Es gibt nichts Besseres auf der Welt. Sie verlangt nicht nach Nahrung, nimmt wenig Raum ein, findet in jeder Tasche Platz und zerbricht nicht, wenn man sie fallen lässt. Er empfing Kowaljew ziemlich trocken und erklärte, jetzt nach dem Essen sei es nicht an der Zeit, langwierige Untersuchungen vorzunehmen. Die Natur selbst fordere, dass man sich mit gefülltem Magen Erholung gönne. Woran der Kollegienassessor die Vertrautheit des Inspektors mit den Aussprüchen der alten Weisen erkannte. Vor allem aber, fügte der Inspektor hinzu, risse man einem anständigen Menschen nicht seine Nase aus. Das deutete er ihm nicht etwa versteckt an, sondern warf es ihm geradezu ins Gesicht. Nun muss man wissen, dass Kowaljew ein überaus empfindlicher Mensch war. Er konnte zwar alles verzeihen, was man über ihn als Privatperson sagte, ließ aber keine Entschuldigung gelten, wenn es sich auf seinen Rang oder Stand bezog. Er billigte es zum Beispiel, wenn die Theaterzensur gewisse Anspielungen auf höhere Offiziere durchgehen ließ. Angriffe auf Stabsoffiziere dagegen hielt er für unzulässig. Der Empfang beim Polizeiinspektor brachte ihn daher in solch eine Verwirrung, dass er den Kopf zurückwarf, die Arme ein wenig ausbreitete und im Gefühl seiner verletzten Würde äußerte, »Ich muss gestehen, dass ich nach diesen beleidigenden Bemerkungen von Ihrer Seite Ihnen nichts mehr mitzuteilen habe.« Damit ging er. Zu Hause angekommen, fühlte Kowaljew kaum mehr seine Beine. Es dämmerte bereits. Seine Wohnung kam ihm nach all den verfehlten Unternehmungen traurig und widerwärtig vor. Im Vorzimmer sah er seinen Diener Iwan rücklings auf dem fettigen und verfleckten Lederdivan liegen, in die Luft spucken und mit großer Gewandtheit immer die gleiche Stelle an der Zimmerdecke treffen. Der Gleichmut dieses Menschen erbitterte ihn so sehr, dass er ihm seinen Hut ins Gesicht schlug und ihn anbrüllte, »Du Schwein, immer beschäftigst du dich mit Dummheiten!« Iwan sprang ihm nur auf die Beine und half ihm diensteifrig aus dem Mantel. In seinem Zimmer warf sich der Major erschöpft und missmutig in einen Sessel und sagte tief aufseufzend, mein Gott, warum musste gerade mir solch ein Unheil widerfahren? Hätte ich doch einen Arm oder ein Bein verloren, alles das ließe sich noch ertragen, doch ein Mensch ohne Nase. Der Teufel mag wissen, was das ist. Weder ein Vogel noch ein Staatsbürger. Man kann ihn nur nehmen und aus dem Fenster schleudern. Wenn die Nase mir wenigstens im Kriege oder in einem Duell abgeschlagen worden wäre, oder wenn ich selber irgendwie ihren Verlust verschuldet hätte, aber sie so wegen nichts und wieder nichts ganz ohne Ursache für keinen Groschen zu verlieren. Nein, nein, das kann nicht sein, fügte er nach einigem Nachsinnen hinzu. Es ist ganz unmöglich, dass sie mir verloren gegangen sein soll. Es ist völlig undenkbar. Entweder träumt mir das alles nur, oder ich fantasiere. Vielleicht habe ich aus Versehen statt Wasser den Schnaps ausgetrunken, mit dem ich mir nach dem Rasieren das Gesicht abwasche. Ich werde das Gefäß Iwan hingereicht haben, der Dummkopf hat es mir nicht abgenommen, und ich habe in Gedanken den Schnaps heruntergeschluckt. Um zu erproben, ob er schlafe oder betrunken sei, kniff sich der Major so heftig, dass er selber laut aufschrie. Dieser Schmerz überzeugte ihn vollkommen von seiner Wachheit und Nüchternheit. Vorsichtig näherte er sich dem Spiegel und blinzelte erst mit den Augen in der Hoffnung, die Nase doch noch an ihrer alten Stelle zu gewahren. Doch gleich darauf prallte er zurück und schrie, »Welch scheußliche Karikatur!« Es war wirklich absolut unbegreiflich. Man kann irgendetwas anderes, einen Knopf, eine Uhr, einen silbernen Löffel verlieren, aber die Nase, und dazu noch in der eigenen Wohnung. Major Kowaljew glaubte, nachdem er sich alle Umstände noch einmal überlegt hatte, der Wahrheit dadurch am nächsten zu kommen, dass er annahm, hinter alledem stecke die Stabskapitänin Potocina, die ihn mit ihrer Tochter verheiraten wollte. Er selbst hatte ja gerne mit dem hübschen Mädchen herumscharwenzelt, sich aber vor einer endgültigen Bindung gefürchtet. Und als die Stabskapitänin ihm einmal unverblümt versichert hatte, dass sie ihm ihr Töchterchen anzuvertrauen gedächte, hatte er sich mit Komplimenten loszumachen versucht und ihr sogar erklärt, er halte sich noch für zu jung und möchte noch so seine 5 Jährchen warten, bis er das Alter von 42 Jahren erreicht haben würde. Jetzt wollte es ihm so scheinen, dass die Stabskapitänin ihn wahrscheinlich aus Rachsucht ins Verderben zu stürzen trachtete. Mit Hilfe von ein paar alten Weibern dürfte sie ihn verhext haben. Denn es war nicht möglich, dass ihm jemand die Nase einfach abgeschnitten haben konnte. Niemand war bei ihm im Zimmer gewesen. Und was den Barbier Iwan Jakowlewitsch anging, so hatte dieser ihn bereits am Mittwochmorgen rasiert. Den ganzen Mittwoch aber und auch den Donnerstag hatte der Major seine Nase noch gehabt. Dessen entsann er sich sehr wohl. Überdies hätte ihn ja das Abschneiden der Nase schmerzen müssen. Ganz abgesehen davon, dass eine Wunde nie und nimmer so rasch verheilt wäre und nie eine so glatte Fläche zurückgelassen hätte. Er begann, Pläne für sein Verhalten zu schmieden. Sollte er die Stabskapitänin in aller Form durch das Gericht zur Verantwortung ziehen? Oder sollte er ihr einen Besuch machen und sie Aug in Aug ihrer Untat überführen? Ein Lichtschein, der durch die Türritzen drang, unterbrach seine Überlegungen und zeigte ihm, dass Iwan im Vorzimmer bereits die Kerzen angezündet hatte. Gleich darauf erschien Iwan selber und trug einen Armleuchter vor sich her, so daß der ganze Raum auf einmal erleuchtet war. Rasch bedeckte Kowaljew jene Stelle seines Gesichts, wo sich noch gestern seine Nase befunden, mit dem Taschentuch, damit dieser Dummkopf über die Entstellung seines Herrn nicht Maulaffenfeil hielte. Noch war Iwan nicht in seine Kammer zurückgekehrt, als man im Vorzimmer eine unbekannte Stimme fragen hörte: »Wohnt hier der Kollegienassessor Kowaljew?« »Bitte einzutreten«, gab Kowaljew Bescheid, der hastig aufgesprungen war und die Zimmertür geöffnet hatte. »Ich bin der Major Kowaljew.« Ein gut aussehender, rundwangiger Polizeibeamter mit einem nicht zu hellen und nicht zu dunklen Backenbart, derselbe, der zu Beginn unserer Erzählung auf der Isaaksbrücke gestanden hatte, betrat das Zimmer und frug: »Haben Sie vielleicht irgendwie Ihre Nase zu verlieren geruht?« »Gewiss, so ist es. Man hat sie wiedergefunden.« »Was sagen Sie da?« rief Kowaljew mit vor Freude fast versagender Stimme aus. Er starrte den vor ihm stehenden Quartalsoffizier, auf dessen vollen Wangen und Lippen das flimmernde Kerzenlicht spielte, mit weit aufgerissenen Augen an und stammelte: »Wie und wieso?« »Durch einen seltsamen Zufall. Wir haben sie bei ihrer Abreise arretiert. Sie saß schon in der Diligence und wollte nach Riga fahren. Der Pass war auf den Namen irgendeines höheren Beamten ausgestellt. Merkwürdigerweise hielt ich selbst diese Nase zunächst für eine menschliche Persönlichkeit. Doch zum Glück hatte ich meine Brille bei mir, und als ich sie aufgesetzt hatte, erkannte ich gleich, dass es sich bloß um eine Nase handelte. Ich bin nämlich kurzsichtig. Und so, wie Sie da vor mir stehen, kann ich weder Ihre Nase noch Ihren Bart unterscheiden. Ich sehe nur, dass Sie ein Gesicht haben. Meine Schwiegermutter, das heißt die Mutter meiner Frau, kann ebenfalls nichts sehen.« Kowaljew war außer sich. »Wo ist sie denn, wo? Ich eile sofort hin.« »Beunruhigen Sie sich nicht. Ich dachte mir schon, dass Sie sie dringend brauchen würden und habe sie gleich mitgebracht. Und wissen Sie, was das Erstaunlichste an dieser Sache ist? Der Hauptübeltäter ist ein an der Himmelfahrtsstraße wohnhafter Schurke von Barbier, der bereits hinter Schloss und Riegel sitzt. Ich hatte ihn schon lange im Verdacht, ein Trunkenbold und Dieb zu sein. Erst vorgestern hat er in einem Laden eine ganze Partie Knöpfe mit sich gehen heißen. Ihre Nase ist noch ganz so, wie sie war.« Mit diesen Worten kramte der Polizeibeamte in seiner Tasche herum und zog die in ein Papier eingewickelte Nase hervor. »Ja, sie ist's«, schrie Kowaljew auf. »Es ist haargenau meine Nase. Belieben Sie doch, heute ein Tässchen Tee mit mir zu trinken.« »Wäre mir sehr angenehm, geht aber leider ganz und gar nicht. Ich muss mich von hier aus gleich ins Zuchthaus verfügen und dort nach dem Rechten sehen. Und überhaupt, was man so alles zu tun hat, wie sich die Lebensmittelpreise erhöht haben. Auch wohnt meine Schwiegermutter, das heißt die Mutter meiner Frau, bei uns im Hause. Und dann die Kinder. Besonders der Älteste gibt Anlass zu Hoffnungen, ein aufgeweckter Bursche. Doch es fehlt an Geld, um ihm eine gute Bildung zuteil werden zu lassen.« Kowaljow verabschiedete ihn mit einem inhaltreichen Händedruck und verharrte einige Minuten lang in einer unbestimmten Gemütsverfassung. Erst nach einer geraumen Weile war er wieder imstande zu sehen und zu fühlen. So sehr hatte ihn die unerwartete Freude überwältigt. Behutsam hielt er die wiedergefundene Nase in beiden zusammengefalteten Händen und betrachtete sie mit liebevoller Aufmerksamkeit. »Ja, sie ist's«, sagte er sich, »wirklich und wahrhaftig, sie ist's. Und da ist ja auch das Pustelchen auf der linken Seite, das sich gestern abends gebildet hatte.« Vor Freude hätte der Major beinahe aufgelacht. Doch nichts ist von Dauer in dieser Welt. Schon im nächsten Augenblick ist eine Freude nicht mehr so lebhaft wie im ersten. Im dritten nimmt sie noch mehr ab und fließt schließlich mit dem gewohnten Seelenzustand in eins zusammen, so wie die Wasserringe, die das Hereinfallen eines Steins hervorgerufen hat, am Ende spurlos in der glatten Oberfläche verschwimmen. Kowaljow begann nachzudenken. Es ging ihm langsam auf, dass die Sache ja noch gar nicht in Ordnung war. Die Nase hatte sich zwar eingefunden, doch würde sie sich auch wieder an der ihr zukommenden Stelle befestigen lassen? Wie, wenn sie nicht anhaftete? Der Major erbleichte, als er sich diese Frage stellte. Mit dem Gefühl einer unbeschreiblichen Angst lief er zum Tisch und rückte den Spiegel näher heran, um die Nase nicht schief anzusetzen. Seine Hände zitterten. Behutsam und umständlich presste er sie an ihre frühere Stelle. Doch, oh Schrecken, sie hielt nicht. Er führte sie zum Munde, wärmte sie mit seinem Atem und drückte sie wieder an die glatte Fläche zwischen den beiden Wangen. Doch sie wollte durchaus nicht anwachsen. »Nun, nun, kleb schon fest, du blödsinniges Ding«, redete er ihr ungeduldig zu. Doch sie war wie von Holz und fiel mit einem dumpfen Ton, der dem Aufschlagen eines Pfropfens glich, auf die Tischplatte. Das Gesicht des Majors verzerrte sich krampfhaft. »Sollte sie tatsächlich nicht wieder anwachsen?«, frug er sich entsetzt. Wie oft er sie auch an die ihr gebührende Stelle drückte, alle seine Bemühungen blieben erfolglos. Er schrie nach Iwan und befahl ihm, den Doktor zu holen, der im selben Hause die vornehmste Wohnung in der Belletage innehatte. Dieser Doktor war ein sehr ansehnlicher Mann, mit einem schönen, pechrabenschwarzen Backenbart, hatte eine hübsche, gesunde Frau, verzehrte zum Frühstück immer nur frische Äpfel und pflegte mit höchster Sorgfalt seinen Mund, indem er ihn allmorgendlich fast dreiviertel Stunden lang spülte und seine Zähne mit fünferlei verschiedenen Zahnbürsten bearbeitete. Schon wenige Minuten, nachdem er gerufen worden war, betrat der Doktor das Zimmer. Er frug, wann das Unglück geschehen sei, fasste nach dem Kinn des Majors, hob sein Gesicht und versetzte mit dem Zeigefinger jener Stelle, wo sonst die Nase gesessen, solch einen Nasenstüber, dass der Major heftig zurückzuckte und mit dem Hinterkopf an die Wand anknallte. Der Doktor versicherte, dass das nichts zu besagen habe, ließ den Major ein wenig von der Wand abrücken, befahl ihm, den Kopf nach rechts zu neigen, betastete die kritische Stelle und sagte, Dann befahl er ihm, den Kopf nach links zu neigen und sagte wiederum, Schließlich versetzte er ihm mit dem Zeigefinger einen neuen Nasenstüber, dass er den Kopf emporriss wie ein Pferd, dessen Zähne man untersucht, und erklärte nach all diesen Vornamen kopfschüttelnd, »Nein, da ist nichts zu machen. Bleiben Sie lieber so, wie Sie sind. Es könnte sonst nur noch schlimmer werden. Ich könnte die Nase natürlich befestigen, meinetwegen jetzt gleich auf der Stelle. Doch ich versichere Sie, dass es Ihnen nicht gut bekommen würde.« »So steht es also«, stöhnte Kowaljow. »Was soll ich aber ohne Nase anfangen? Es kann gar nicht schlimmer werden als jetzt. Das ist doch... Der Teufel allein mag wissen, was das ist.« »Wie soll ich mich mit dieser abscheulichen Fratze vor den Menschen zeigen? Ich habe einen hochstehenden Bekanntenkreis. Heute Abend zum Beispiel werde ich in zwei verschiedenen Häusern erwartet. Da ist die Staatsrätin Tschechtarjowa und dann die Stabskapitänin Potocina. Mit letzterer kann ich allerdings nach dem, was sie mir angetan, nur noch durch die Polizei verkehren. »Erbarmen Sie sich doch«, fuhr Kowaljow mit flehender Stimme fort, »gibt es denn gar kein Mittel? Befestigen Sie mir die Nase irgendwie, wenn es auch nicht gut aussieht, nur halten muss sie. Sollte sie in irgendeiner Situation zu wackeln beginnen, kann ich sie ja leicht unauffällig mit der Hand stützen. Ich will ja auch gern auf das Tanzen verzichten, um ihr nicht durch eine unvorsichtige Bewegung zu schaden. Und was meine Erkenntlichkeit für Ihre Visiten anlangt, so seien Sie überzeugt, dass ich soweit meine Mittel reichen.« »Glauben Sie mir«, erwiderte der Arzt mit einer weder zu lauten noch zu leisen, doch tief beruhigenden und gleichsam magnetischen Stimme, »glauben Sie mir, dass ich nicht aus Gewinnsucht meinem Beruf nachgehe. Das würde sowohl meinen Grundsätzen wie dem Wesen meiner Kunst widersprechen. Ich nehme zwar Honorare für meine Besuche, aber nur, um meine Patienten nicht durch eine Ablehnung zu verletzen. Natürlich könnte ich Ihre Nase wieder befestigen. Doch ich versichere Sie bei meiner Ehre, wenn Sie meinen Worten schon keinen Glauben schenken wollen, es würde nur noch schlimmer für Sie werden. Überlassen Sie sich der Heilkraft der Natur. Waschen Sie die Stelle fleißig mit kaltem Wasser, und Sie werden auch ohne Nase ebenso gesund sein, wie wenn Sie eine hätten. Die Nase selbst aber empfehle ich Ihnen, in einem Gefäß mit Spiritus aufzubewahren. Oder noch besser, gießen Sie 2 Esslöffel scharfen Schnaps mit etwas angewärmtem Essig vermischt darauf. Sie können dann eine ganz hübsche Summe für Sie erhalten. Wenn Sie nicht allzu viel verlangen, bin ich selbst sogar bereit, sie Ihnen abzukaufen.« »Nein, nein, ich verkaufe sie um keinen Preis der Welt«, schrie der Major verzweifelt. »Lieber mag sie verfaulen.« »Entschuldigen Sie«, sagte der Doktor mit einer Verbeugung, »ich wollte Ihnen nur einen kleinen Dienst erweisen. Sie haben wenigstens gesehen, dass ich mich bemüht habe.« Mit diesen Worten verließ er in würdiger Haltung das Zimmer. Von einer tiefen Betäubung erfasst, hatte sich Kowaljow nicht einmal sein Gesicht gemerkt und nur die aus den schwarzen Frackärmeln hervorlugenden schneeweißen Manschetten wahrgenommen. Am folgenden Tage beschloss er, bei der Stabskapitänin, bevor er eine Klage beim Gericht einreichte, schriftlich anzufragen, ob sie bereit sei, ihm das, was er durch sie verloren, ohne weiteres wieder zurückzuerstatten. Er schrieb: »Sehr verehrte gnädige Frau, ich vermag Ihre sonderbare Handlungsweise nicht zu begreifen. Seien Sie überzeugt, dass Sie damit nichts ausrichten werden und mich nicht zwingen können, Ihre Tochter zu heiraten. Glauben Sie mir, dass die Geschichte mit meiner Nase schon in der ganzen Stadt bekannt ist, desgleichen, dass Sie die Urheberin alles dessen sind. Die plötzliche Entfernung der Nase von Ihrem natürlichen Platz, Ihre überstürzte Flucht, sowie der Umstand, dass Sie sich bald in Gestalt eines Beamten, bald in Ihrer eigenen Gestalt überall zu zeigen beliebt, sind nichts anderes als die Resultate der Hexenkünste, die Sie entweder selbst ausgeübt oder durch andere haben ausüben lassen, die in der Handhabung solcher Ihnen wohlgefälliger Praktiken erfahren sind. Ich meinerseits halte es für meine Pflicht, Sie wissen zu lassen, dass ich, wenn oben erwähnte Nase sich nicht noch heute an Ort und Stelle befinden sollte, mich genötigt sehen würde, die Gerichte um Schutz und Genugtuung anzugehen. Im Übrigen verbleibe ich mit vollständiger Hochachtung Ihr ergebener Diener Platon Kowaljow.« Die Antwort lautete: »Sehr geehrter Herr Platon Kusmitsch, Ihr Brief hat mich aufs Äußerste verwundert. Etwas derartiges hätte ich nie von Ihnen erwartet. Am wenigsten Ihre ungerechtfertigten Vorwürfe. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass ich den von Ihnen erwähnten Beamten niemals in meinem Haus empfangen habe, weder in einer Verkleidung noch in seiner eigenen Gestalt. Ein gewisser Filipp Iwanowitsch Patantschikow hat uns zwar einige Male besucht, aber ich habe ihm ungeachtet seines vorzüglichen, nüchternen Betragens und seiner großen Gelehrsamkeit nie die geringsten Aussichten auf die Hand meiner Tochter gemacht. Sie erwähnen noch etwas von einer Nase? Wenn Sie darunter verstehen, dass ich etwa die Absicht gehabt hätte, Ihnen eine Nase zu erteilen, das heißt, Ihre eventuelle Bitte um die Hand meiner Tochter in aller Form zurückzuweisen, so erstaunt mich das sehr. Denn ich hegte, wie Sie doch eigentlich wissen sollten, ganz andere Absichten. und bin auch jetzt noch bereit, einem formellen Antrag Ihrerseits gern zu entsprechen, umso mehr, als das mein innigster Wunsch ist, in welcher Hoffnung ich verbleibe, als Ihre, Ihnen stets ergebene, Alexandra Potocina.« »Nein«, sagte Kowaljow, als er diesen Brief gelesen hatte, »sie ist wirklich unschuldig. Das kann nicht sein. Solch einen Brief kann ein Mensch, der verbrecherische Absichten in seinem Herzen hegt, nicht schreiben.« Der Kollegienassessor war in dieser Hinsicht sachverständig. Er hatte im Kaukasus mehrere ähnliche Fälle zu untersuchen gehabt. Doch auf welche Weise, durch welche Schicksalsverkettung hat all das geschehen können? Nur der Teufel findet dadurch, fügte er hinzu und ließ seine Arme sinken. Das Gerücht von diesem ungewöhnlichen Ereignis hatte sich unterdessen wirklich in der ganzen Stadt und wie üblich nicht ohne wesentliche Ausschmückungen verbreitet. Die Leute neigten damals ganz allgemein zum Geheimnisvollen. Erst kürzlich hatte sich das Publikum über die Erscheinungen des Magnetismus aufgeregt. Und auch die Geschichte mit den tanzenden Stühlen in der Marstallstraße war ihm noch in frischer Erinnerung. Es ist daher nicht zu verwundern, wenn man schon bald zu behaupten begann, die Nase des Kollegienassessors Kowaljow pflege Punkt 3 Uhr nachmittags auf dem Newski-Prospekt spazieren zu gehen. Viele Neugierige strömten jeden Tag zusammen. Jemand äußerte einmal, er habe die Nase das Magazin von Junker betreten sehen. Da entstand vor dem Junkerschen Laden solch ein Gedränge, dass sogar die Polizei einschreiten musste. Ein geschäftstüchtiger, langbärtiger Mann von ehrfurchtgebietendem Aussehen, der sonst vor den Theatern Biskuits und Kuchen verkaufte, schaffte rasch einige solide Bänke herbei, auf denen sich die Neugierigen gegen Entrichtung einer Gebühr von 80 Kopeken aufstellen konnten. Ein verdienstvoller Oberst, der eigens zu diesem Zwecke früher als gewöhnlich sein Haus verlassen und sich mit größter Mühe durch die Menge gedrängt hatte, wurde äußerst unwillig, als er durch das Ladenfenster anstatt der Nase eine ganz gewöhnliche Wolljacke und neben ihr eine kolorierte Fotografie erblickte, auf der ein Mädchen abgebildet war, das seinen Strumpf glatt strich und bei dieser Tätigkeit von einem hinter einem Baum verborgenen schnurrbärtigen Stutzer mit ausgeschnittener Weste lüstern beobachtet wurde. Ein Bild, das schon länger als 10 Jahre immer an derselben Stelle hing. Im Fortgehen rief der Oberst wütend aus, es sollte verboten werden, dass man das Volk mit solchen törichten und unwahrscheinlichen Gerüchten aufregt. Andere munkelten, die Nase des Majors Kowaljow pflege nicht auf dem Newski-Prospekt, sondern im taurischen Park zu lustwandeln, und zwar schon seit einer Reihe von Jahren. Als der persische Prinz Chosrew Mirza noch im taurischen Palais wohnte, habe er sich oft über dieses seltsame Naturspiel gewundert. Auf dieses Gerücht hin begaben sich einige Studenten der Chirurgischen Akademie zu Studienzwecken in den Park. Eine vornehme, in der ganzen Gesellschaft hochgeachtete Dame bat den Parkaufseher in einem eigenhändigen Schreiben, die spielenden Kinder auf dieses seltsame Phänomen aufmerksam zu machen und es der Jugend mit belehrenden und bildenden Erklärungen zu erläutern. Über all diese Vorkommnisse waren besonders die routinierten Salonlöwen erfreut, welche die Damen auf den Ruts der großen Welt zum Lachen zu bringen liebten und deren Vorräte an Späßen gerade damals völlig erschöpft waren. Nur ein kleiner Kreis seriöser und bedächtiger älterer Leute empörte sich. Einer von ihnen äußerte einmal unwillig, er könne es nicht verstehen, wie solche läppischen Fantastereien in unserem aufgeklärten Jahrhundert Glauben fänden. Er wundere sich darüber, dass die Regierung so etwas ohne Einspruch zu erheben zulasse. Dieser Mann gehörte augenscheinlich zu jenen Herrschaften, welche die Regierung um alles besorgt zu sehen wünschen, selbst um die alltäglichen Streitigkeiten, die sie mit ihren eigenen Frauen auszufechten haben. Bald darauf, doch hier hüllen sich die Ereignisse von Neuem in einen so dichten Nebel ein, dass von dem, was weiter erfolgte, nichts bekannt geworden ist. Vollkommener Unsinn vermag in unserer Welt Wirklichkeit zu werden, und zuweilen gehen Dinge vor sich, die jeder Glaubwürdigkeit entbehren. Jene Nase zum Beispiel, die in Gestalt eines Staatsrats umhergefahren war und die ganze Residenz in Aufregung versetzt hatte, befand sich auf einmal wieder, als wenn nichts geschehen wäre, an dem ihr zukommenden Platz, nämlich zwischen den beiden Wangen des Majors Kowaljew. Das ereignete sich am 7. April. Als der Major beim Aufwachen zufällig in den Spiegel schaute, sah er seine Nase. Er griff mit der Hand nach ihr. Es war seine Nase. »Hey, hey«, stieß Kowaljew hervor, und es fehlte nicht viel, dass er vor Freude mit bloßen Füßen durch sein ganzes Zimmer einen Trepak getanzt hätte. Nur das Erscheinen seines Dieners Iwan hinderte ihn daran. Er ließ sich sofort Wasser bringen, wusch sich und schaute noch einmal in den Spiegel. Die Nase. Er rieb sich mit dem Handtuch ab und schaute wieder hin. Die Nase. »Sieh mal her, Iwan, mir scheint, ich habe ein Pustelchen auf meiner Nase«, sagte er und dachte dabei, »was tue ich nur, wenn er jetzt sagt, nein, Herr, da ist nicht nur kein Pustelchen, da ist überhaupt keine Nase zu sehen.« Doch Iwan antwortete, »keine Spur von einem Pustelchen, Herr, die Nase ist ganz sauber.« »Teufel, noch einmal ist das gut«, sagte sich der Major und schnalzte mit den Fingern. In diesem Augenblicke schaute der Barbier Iwan Jakowlewitsch zur Tür herein, furchtsam wie eine Katze, die gerade verprügelt worden ist, weil sie Speck gestohlen hat. »Sag gleich, hast du saubere Hände?« schrie Kowaljew ihn schon von Weitem an. »Sie sind sauber. Du schwindelst. Bei Gott, Herr, sie sind sauber. Nun, dann los.« Kowaljew setzte sich. Iwan Jakowlewitsch legte ihm das Rasiertuch um und hatte schon im nächsten Augenblick das Kinn und das ganze Gesicht des Majors gleichsam in Schlagrahm verwandelt, wie man ihn in Kaufmannshäusern an Namenstagen aufzutischen liebt. »Sieh mal einer an«, sagte Iwan Jakowlewitsch zu sich selbst, betrachtete die Nase und drehte den Kopf des Majors auf die andere Seite, um sie auch von dort aus zu bestaunen. »Ei, ei, da ist sie ja wieder. Man möchte es kaum glauben«, fuhr er in seinem Selbstgespräch fort und sah sie immer wieder von Neuem nachdenklich an. Endlich hob er langsam und mit der größten nur denkbaren Vorsicht zwei Finger, um die Nase ganz an der Spitze festzuhalten. Das war so Iwan Jakowlewitschs System. »Nun, nun, nun, sieh dich vor«, schrie Kowaljew ihn an. Iwan Jakowlewitsch ließ die Hände sinken und wurde so zaghaft und verwirrt wie noch nie. Endlich begann er, immer noch mit der größten Vorsicht, das Kinn des Majors mit dem Rasiermesser zu bearbeiten. Da er nicht die gewohnte Stütze am Riechorgan seines Opfers hatte, war ihm das Rasieren höchst unbequem und fiel ihm sehr schwer. Irgendwie aber kam er dann doch damit zurecht, indem er seinen rauen Zeigefinger und seinen Daumen auf die Wange und den Unterkiefer des Majors stützte. Als der Barbier gegangen war, kleidete sich Kowaljew rasch an, nahm eine Droschke und fuhr in eine Konditorei. Beim Eintreten rief er schon von Weitem, »Kellner, eine Schokolade«, und stand im nächsten Augenblick vor dem Spiegel. Die Nase war immer noch da. Erfreut wandte er sich um und musterte blinzelnden Blicks und mit einem etwas satirischen Gesichtsausdruck zwei Offiziere. Einer von ihnen hatte eine Nase, nicht viel größer als ein Westenknopf. Kurz darauf begab er sich in die Kanzlei jenes Departements, in welchem er sich um den Posten eines Vizegouverneurs oder, wenn das nicht zu erreichen war, um den eines Exekutors bewarb. Als er das Wartezimmer durchschritt, sah er in den Spiegel. Er hatte eine Nase. Von dort aus fuhr er zu einem anderen Kollegien-Assessor oder Major, einem großen Witzbold, auf dessen Anzüglichkeiten er gewöhnlich erwiderte, »Na, hör schon auf, ich kenne dich ja, altes Lästermaul.« Unterwegs dachte er, »Wenn jener Major bei meinem Anblick nicht vor Lachen platzt, dann befindet sich alles an mir, was es auch sei, an Ort und Stelle.« Doch der Kollegienassessor machte auch nicht den kleinsten Witz. »Hol's der Teufel, gut, gut«, dachte Kowaljew. Auf der Promenade kam ihm die Stabskapitänin Podotschina mit ihrer Tochter entgegen. Er verneigte sich und wurde von ihnen mit freudigen Ausrufen begrüßt, was ihm bewies, dass er nichts Schadhaftes an sich hatte. Er unterhielt sich ziemlich lange mit ihnen, zog absichtlich seine Tabatiere hervor, stopfte sich beide Nasenlöcher mit Schnupftabak voll und dachte dabei: »Seht's euch nur an, ihr Hühnervolk, das Töchterchen heirate ich trotzdem nicht. Sonst, par amour, bitteschön, jederzeit.« Von da an sah man den Major Kowaljew, wie früher, als wenn nichts geschehen wäre, auf dem Newski-Prospekt herumflanieren und konnte ihn in den Theatern und auch sonst überall antreffen. Die Nase saß ihm fest im Gesicht und ließ nie die Vermutung aufkommen, dass sie jemals Seitenwege eingeschlagen hätte. Er war stets bei bestem Humor, zeigte ein liebenswürdiges Lächeln und lief allen, aber auch allen hübschen Frauenzimmern nach. Ja, einmal sah man ihn sogar sich im Warenhause ein Ordensbändchen erstehen. Aus welchem Grunde ist unerfindlich, denn er besaß auch nicht den unscheinbarsten Orden. Das ist also die befremdliche Geschichte, die sich in der nördlichen Residenz unseres weiten Reiches zugetragen hat. Erst jetzt, da wir das Ganze überblicken können, sehen wir, dass sie manches Unwahrscheinliche enthält. Noch ganz abgesehen von der Abspaltung einer Nase von dem zu ihr gehörenden Gesicht und ihrer bestürzenden Verselbstständigung in Gestalt eines Staatsrates. Wie konnte Kowaljew auf den monströsen Einfall kommen, sie durch eine Zeitungsanzeige suchen zu lassen? Ich sage das nicht, weil mir solch eine Anzeige etwa zu teuer vorkäme. Ich bin durchaus nicht geizig. Aber ich halte es für unpassend, ungeschickt, unschön. Und dann, wie war die Nase in das frische Brot geraten? Und wie ist der Barbier Iwan Jakowlewitsch in all das verwickelt? Nein, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es ganz und gar nicht. Das Befremdlichste und Unverständlichste aber scheint mir, dass ein Schriftsteller überhaupt auf solch einen Vorwurf verfallen kann. Ich muss gestehen, dass das zu hoch für mich ist. Das ist ja, als wenn... Nein, ich verstehe es nicht. Denn erstens hat das Vaterland nicht den geringsten Nutzen davon, und zweitens springt auch sonst kein Vorteil dabei heraus. Kurz, ich weiß nicht, wozu das alles. Indessen, trotz alledem, und obwohl man dieses und jenes und auch noch ein drittes zugeben kann, und vielleicht sogar... Ja, wo gibt es denn keine Unsinnigkeiten? Was man gegen diese Geschichte auch einwenden mag, irgendetwas ist an ihr dran. Redet, was ihr wollt. Solche Dinge kommen vor. Zwar selten, aber sie kommen vor. Die Johannisnacht. Foma Grigorjewitsch hatte eine wunderliche Eigenheit. Er liebte es auf den Tod nicht, irgendetwas noch einmal zu erzählen. Und wenn es trotzdem zuweilen geschah, dass er unseren Bitten nachgab und eine seiner Geschichten wiederholte, so schmuggelte er, ehe man es sich versah, irgendeinen neuen Zug in sie ein oder veränderte sie so, dass man sie kaum wiedererkannte. Einmal war es einem jener Herren, wir einfachen Leute wissen gar nicht, wie wir sie nennen sollen. Schreiber sind sie und doch keine Schreiber. Am ehesten gleichen sie noch den Maklern auf unseren Jahrmärkten. Sie greifen alles Mögliche auf, betteln es sich zusammen oder stehlen es einfach und geben dann allmonatlich Bücher heraus, dünner als ein ABC-Buch. Einem jener Herren also war es gelungen, aus Foma Grigorjewitsch eine Geschichte herauszulocken, was dieser gleich darauf vergessen hatte. Doch ein wenig später war derselbe junge Mann in erbsgrünem Überrock, eine seiner Erzählungen kennt ihr ja wohl schon, wieder einmal aus Poltawa angefahren gekommen und hatte uns, ehe er weiterreiste, so ein schmales Büchlein hinterlassen. Er hatte es in der Mitte aufgeschlagen und uns auf einen bestimmten Abschnitt hingewiesen. Foma Grigorjewitsch wollte bereits die Nase mit seiner Brille satteln, als ihm einfiel, dass diese zerbrochen war und er es ganz vergessen hatte, sie mit Hilfe eines Fadens und eines Tröpfchens Wachs wieder in Ordnung zu bringen. Er reichte das Büchlein daher mir herüber. Da ich der Schrift einigermaßen kundig bin und keine Brille trage, machte ich mich darüber her, hatte aber kaum zwei Seiten vorgelesen, als Foma Grigorjewitsch mir die Hand auf den Arm legte und mich unterbrach. einen Augenblick bitte. Sagt mir erst, was ihr da eigentlich lest.« Ich gestehe, dass diese Frage mich einigermaßen verwunderte. »Wieso, Foma Grigorjewitsch? Das ist doch eure Geschichte, mit euren eigenen Worten.« »Wer hat euch gesagt, dass das meine Worte sind? Was denn sonst, da steht's ja gedruckt, erzählt vom Küster so und so.« »Spuck dem Schurken auf den Kopf, der das gedruckt hat, er schwindelt, dieser Moskowiter Hund. So soll ich gesprochen haben? Das klingt ja, als hätte einem der Teufel einen Sparren in den Kopf gesetzt. Hört alle zu, ich will euch die Geschichte noch einmal erzählen.« Wir rückten näher an den Tisch heran, und er begann. »Mein Großvater, Gott hab ihn selig, möge er in der anderen Welt nur noch Weizenbrötchen und Mohnkuchen mit Honig zu essen bekommen. Mein Großvater verstand sich herrlich aufs Erzählen. Wenn er einmal anfing, konnte man den ganzen Tag dasitzen und mochte nichts als zuhören. Kein Vergleich mit den heutigen Firlefanzen. Wenn so einer zu Lügen anhebt, dass sich die Balken biegen, und dazu noch mit einer Schnauze, als hätte er 3 Tage lang nichts gefressen, dann greift man am besten zur Mütze und läuft davon. Meine alte Mutter selig war damals noch am Leben. Bis heute sehe ich es vor mir, als wäre es erst gestern gewesen, wie sie an langen Winterabenden, wenn draußen der Frost knirschte und das schmale Fensterchen unserer Stube mit Eis zumauerte, am Spinnrocken saß, den langen Faden zog, die Wiege schaukelte und ein Lied dazu sang, das mir immer noch im Ohre klingt. Die Talglampe beleuchtete die Stube mit einem zitternden und manchmal wie vor Schreck aufflackernden Schein. Die Spindel surrte. Und wir Kinder drängten uns auf einen Haufen zusammen und hörten dem Großvater zu, der seinen Platz auf dem Ofen vor Altersschwäche bereits an die 5 Jahre nicht mehr verlassen hatte. Seine wundersamen Berichte aus alter Zeit, von den Feldzügen der Saporoger Kosaken und Polen und von den Großtaten Podkowkas, Poltawa Koschuchas und Sagai Datschnis, fesselten uns indessen nicht so sehr wie seine Geschichten von lang vergessenen, unheimlichen und rätselhaften Vorkommnissen, bei denen es uns immer eiskalt über den Rücken lief und unsere Haare sich sträubten. Manchmal befiel uns sogar solch eine Angst, dass wir abends alle Dinge für Gott weiß was für Ungeheuer hielten. Es geschah zuweilen, dass du nachts, wenn du deine Stube verlassen hattest, um deine Notdurft zu verrichten, dir plötzlich einbildetest, ein Sendling aus der anderen Welt habe sich unterdessen in dein Bett schlafen gelegt. Gott soll mich auf der Stelle strafen, so dass ich diese Geschichte nie zu Ende bringe, wenn ich nicht oft meinen eigenen Kittel am Kopfende des Bettes für einen zusammengekauerten Teufel angesehen habe. Die Hauptsache an den Geschichten meines Großvaters aber war, dass er Zeit seines Lebens niemals geschwindelt hat. Wie er es berichtete, genau so hatte sich alles zugetragen. Eine seiner seltsamsten Geschichten will ich euch hier wieder erzählen. Ich weiß sehr gut, dass es heute 9-mal Gescheite gibt, Gerichtsschreiber und ähnliches Gelichter. Sie lesen sogar weltliche Bücher, verstehen aber auch nicht ein Tüttelchen von einem ganz gewöhnlichen Gebetbuch, sondern wetzen nur ihre Zähne an ihm. Das ist ihre ganze Weisheit. Diesen 9-mal Weisen wird alles, was man ihnen auch erzählen mag, zum Gelächter. Solch ein Unglaube hat sich über die ganze Welt verbreitet. Was lohnt sich's viel darüber zu reden? Mögen Gott und die allerheiligste Jungfrau sich von mir abwenden und mögt auch ihr an mir zweifeln, doch es ist die reinste Wahrheit, dass sich einmal, als ich gerade ein Wort über die Hexen fallen ließ, tatsächlich so ein Tollkopf gefunden hat, der nicht an die Hexen glauben wollte. Dabei lebe ich doch schon lange genug auf dieser Welt und bin manchen Ketzern und Heiden begegnet, denen es leichter fällt, einen Popen hinter dem Beichtstuhlgitter anzuschmieren, als unser einem eine Prise Tabak zu nehmen. Doch auch diese haben sich, Gott sei Dank, immer noch vor den Hexen bekreuzigt. Wenn so ein Kerl einmal im Traume, doch ich sag's lieber nicht, auch nur davon zu reden ist müßig. »Es ist schon sehr lange her, mehr als 100 Jahre mögen es sein«, so erzählte mein Großvater einmal. »Da hat unser Dorf so anders als heute ausgesehen, dass keiner von euch es erkannt hätte. Es war nur ein Weiler, der ärmlichste von allen. 10 Hütten, kaum mehr, staken da und dort, ungetüncht und dürftig bedacht, mitten im freien Felde. Es gab weder richtige Zäune noch ordentliche Scheunen, in denen man Vieh oder Fuhrwerke unterbringen konnte. Und das waren noch die Reichen, die so wohnten. Was die weniger Begüterten, so wie unser eins, anlangt, so hausten sie in Lehmkarten und ausgehobenen Erdlöchern und damit fertig. Dass dort Christenmenschen wohnten, hätte man nur am Herdrauch erkennen können. Ihr werdet fragen, warum man dort so lebte. Aus Armut? Nein, einfache Armut war es nicht. Denn damals war fast jedermann ein freier Kosak und erbeutete sich in der Fremde genug Schätze. Es kam eher daher, dass es nur wenig Sinn hatte, sich eine richtige Hütte zu bauen. Was für ein Gesindel trieb sich zu jener Zeit überall im Lande herum. Krim-Tataren, Polen, Litauer. Es kam sogar vor, dass die eigenen Leute in Banden herumstrolchten und sich gegenseitig ausraubten. Alles hat es schon gegeben. In diesem kleinen Weiler nun tauchte hin und wieder ein Mensch, oder besser ein Teufel in Menschengestalt, auf. Woher und wozu er kam, das wusste niemand. Er verlustierte sich, soff und verschwand plötzlich spurlos, als hätte ihn das Wasser verschluckt. Dann war er aber, wie vom Himmel gefallen, auf einmal wieder da und trieb sich von neuem im Weiler herum, von dem ja heute nichts mehr vorhanden ist und der sich vielleicht kaum 100 Schritt weit vom jetzigen Dikanjika gefunden haben mag. Er machte sich an junge Kosaken heran, mit denen er zufällig zusammentraf, johlte und zechte mit ihnen, streute Geld um sich und ließ den Schnaps in Strömen fließen. Oder er war hinter den hübschen Mädchen her und beschenkte sie mit bunten Bändern, Ohrgehängen und Halsketten, so daß sie nicht wussten, wo sie sie hintun sollten. Freilich, manches Mädchen trug Bedenken, sich so beschenken zu lassen. Man konnte ja nicht wissen, ob diese Gaben nicht durch unsaubere Hände gegangen waren. Die leibliche Tante meines Großvaters zum Beispiel, die damals eine Schenke unweit der Straße nach Opochnjansk innehatte, wo Basarjuk, so hieß jener Satansmensch, häufig seine Gelage abhielt, pflegte sich zu äußern, sie hätte um nichts in der Welt etwas von ihm angenommen. Wie sollte man aber seine Geschenke zurückweisen? Die meisten fürchteten sich vor ihm, wenn er seine borstigen Brauen finster zusammenzog und einem einen so schiefen Blick zuwarf, dass man am liebsten Hals über Kopf Gott weiß wohin davongelaufen wäre. Nahm man die Geschenke wiederum an, so musste man dessen gewärtig sein, dass einen schon in der nächsten Nacht ein Gast aus dem Moor mit Hörnern auf dem Kopf heimsuchte und einen zu würgen begann, wenn man so eine Kette am Hals trug, oder einen in den Finger biss, wenn so ein Ring an ihm stak, oder einem die Haare ausriss, wenn man die bunten Bänder in sie hineingeflochten hatte. Vor solchen Gaben muss man sich hüten, denn sie haben das an sich, dass man sich ihrer nicht mehr zu entledigen vermag. Du wirfst sie ins Wasser, und so ein Teufelsring oder so eine Halskette kommen wieder hoch und stecken sich dir von selbst wieder an den Finger oder schlingen sich um deinen Hals. Im Weiler stand eine Kirche. Wenn ich mich recht erinnere, war sie dem heiligen Panteley gewidmet. In ihr amtierte ein Priester, Vater Athanasius seligen Angedenkens. Als er sah, dass Basarjuk nicht einmal am heiligen Ostersonntag zur Kirche kam, wollte er ihm zusetzen und ihm eine Kirchenbuße auferlegen. Aber woher? Kaum, dass der arme Gottesmann mit heiler Haut davonkam. »Nimm dich in Acht und spiel dich nicht als großen Herrn auf«, hatte Basarjuk ihn angeschrien. »Geh deinen eigenen Geschäften nach und misch dich nicht in andere. Es könnte sonst geschehen, dass man dir deinen Ziegenhals mit kochend heißem Brei zugleistert.« Was war mit diesem Verdammten anzufangen? Vater Athanasius verkündete nur, dass er jeden, der sich mit Basarjuk einlasse, für einen Katholiken und einen Feind der christlichen Kirche und des ganzen Menschengeschlechts erklären werde. Im gleichen Weiler diente beim Kosaken Korsch ein Knecht, den alle Welt Petro Bezrodny, das heißt Petro ohne Eltern, nannte. Das hing wohl damit zusammen, dass er sich weder seines Vaters noch seiner Mutter erinnern konnte. Der Kirchenvorsteher sagte zwar, dass beide Eltern im Jahre nach seiner Geburt an der Pest verstorben wären, Doch die Tante meines Großvaters wollte nichts davon wissen und mühte sich aus allen Kräften, ihm eine Verwandtschaft anzudichten, obwohl der arme Petro dessen ebenso wenig bedurfte wie wir des vorjährigen Schnees. Sie behauptete steif und fest, sein Vater halte sich im Gebiet der Saporoger Kosaken verborgen, nachdem er in türkischer Gefangenschaft, Gott weiß was für Qualen, erduldet, sei es ihm wie durch ein Wunder gelungen, als Eunuch verkleidet zu entfliehen. Die schwarzbrauigen Mädchen und jungen Frauen kümmerten sich indessen wenig um Petros Stammbaum und fanden, man brauche ihm nur einen neuen Rock anzuziehen, einen bunt gestickten Gürtel umzutun, eine neue Lammfellmütze mit schmuckem Tuchboden aufzusetzen, einen türkischen Säbel an die Seite zu hängen und in die eine Hand eine Peitsche, in die andere eine schön verzierte Tabakspfeife zu geben. Und er würde sämtliche Burschen der ganzen Umgegend ausstechen. Schade nur, dass er nichts als einen alten grauen Kittel besaß, der mehr Löcher aufwies, als ein Jude Dukaten in der Tasche hat. Übrigens wäre das noch nicht das Allerschlimmste gewesen. Das größte Unglück war, dass der alte Korsch eine Tochter hatte, die solch eine Schönheit war, wie ihr sie wohl kaum jemals gesehen haben werdet. Die Tante meines seligen Großvaters pflegte zu sagen, und das will etwas heißen, denn ihr wisst ja selbst, dass sich ein Frauenzimmer lieber vom Teufel abküssen lässt, als ein anderes weibliches Wesen schön zu nennen. Die Tante pflegte also zu sagen, dass die runden Wangen der Kosakentochter frisch und zart wie rosenfarbener Mohn waren, wenn er von Gottes Tau gebadet, aufglüht, seine Blättchen aufrichtet und sich für die aufgehende Sonne schön macht. Dass ihre Brauen jenen schwarzen Schnüren glichen, wie unsere Mädchen sie heutzutage bei den moskowitischen Hausierern einhandeln, um sich ihre Kreuze und Schaumünzen um den Hals zu hängen, und sich so ebenmäßig über den klaren Augen schwangen, als wollten sie es diesen an Anmut gleich tun. Dass ihr Mündchen, bei dessen Anblick sich die damaligen Schürzenjäger die Lippen ableckten, dazu wie geschaffen schien, Nachtigallenlieder ertönen zu lassen. Und dass ihre Haare, schwarz wie Rabenflügel und weich wie junger Flachs, in freien Locken auf ihr goldgesticktes Überkleid hinabfielen. Denn zu jener Zeit flochten die Mädchen sie noch nicht in straffe, von bunten Bändern durchzogene Zöpfe. Gott, der Herr, vergönne mir nie wieder im Kirchenchor das Halleluja zu singen, wenn ich sie nicht gleich hier auf der Stelle abküssen würde, obwohl der alte Wald, der meinen Schädel bedeckt, schon zu ergrauen anfängt und ich mit meiner Alten behaftet bin, wie ein Auge mit dem Star. Nun, wenn ein Bursch und ein Mädchen nahe beieinander hausen, so wisst ihr ja, wie das auszugehen pflegt. Man konnte oft genug schon in der ersten Herrgottsfrühe die Spuren von kräftigen Kosakenstiefeln und roten Mädchenschuhen an allen jenen Stellen nah beieinander finden, wo Pidorka mit ihrem Petro gekost hatte. Der alte Korsch wäre von sich aus gewiss nicht darauf verfallen, dass sich da etwas Ernsthaftes anspann. Aber einmal, und das kann nur der arglistige Feind zugedreht haben, übermannte es den Jungen, so dass er dem Mädchen, ohne sich erst vorsorglich im dunklen Hausflur umzusehen, aus ganzer Seele einen langen und lauten Kuss auf die rosigen Lippen klebte. Und jener selbe arglistige Feind, möge dem Hundesohn dafür das heilige Kreuz im Traume erscheinen, richtete es so ein, dass gerade in diesem Augenblick der alte Meretich Korsch eintrat. Er hielt sich am Türgriff fest und erstarrte mit offenem Maul zum Holzblock. Der verdammte Kuss hatte ihn augenscheinlich völlig betäubt. Er klang ihm lauter als ein Schlag des Mörserklöppels, mit dem die Bauern heute in Ermangelung von Flinten und Schießpulver in der Johannisnacht die bösen Geister vertreiben. Wie aus einem Traume erwachend, riss er die von den Vätern ererbte dreischwänzige Peitsche vom Nagel und wollte sie schon auf den Rücken des armen Petro niedersausen lassen, als unversehens der sechsjährige Iwasi, der Bruder Pidorkas, auftauchte, entsetzt die Beine des Vaters mit seinen Ärmchen umklammerte und ihn anflehte: »Vater, Vater, schlag den Petro nicht!« Was war da zu machen? Das Herz des Alten war nicht von Stein. Er hing die Peitsche also wieder an den Nagel, führte Petro an der Hand zur Tür hinaus und sagte ihm: »Hör gut zu, Petro. Wenn du dich jemals wieder in meiner Hütte oder auch nur vor meinen Fenstern blicken lässt. Bei Gott, dann ist's aus mit deinem schwarzen Schnurrbart und deiner Kosakenlocke, die du dir schon bald zweimal ums Ohr wickeln kannst. Ich will nicht Terenzi Korsch sein, wenn sie sich dann nicht von deinem Mondkopf trennen muss.« Mit diesen gewichtigen Worten versetzte er ihm einen leichten Stoß ins Genick, so daß Petro nur so dahinflog. Das hatten sie nun von ihrem Geschlecke. Bitterer Gram befiel unsere beiden Täubchen. Dazu kam noch, daß im Weiler das Gerücht umging, ein schnurrbärtiger Pole in goldgestickter Kleidung mit Säbel und Sporen, in dessen Taschen es so klimperte wie im Klingelbeutel, den der Messner Taras in der Kirche herumgehen lässt, finde sich jetzt häufig beim alten Korsch ein. Es ist ja bekannt, aus welchem Grunde man einen Vater besucht, wenn er eine schwarzbrauige Tochter hat. Da nahm Pidorka eines Tages ihren kleinen Bruder auf die Arme und sagte unter strömenden Tränen: »Lieber Iwasi, süßer Iwasi, lauf zu Petro, mein Goldjunge, so rasch wie ein Pfeil von der Sehne schnellt, und erzähl ihm alles. Ich würde so gern in seine braunen Augen schauen und ihm sein weißes Gesicht küssen. Aber mein Schicksal will es anders. Mehr als ein Handtuch habe ich mit meinen Tränen vollgeweint. Schwer und beklommen ist mir ums Herz. Mein leiblicher Vater ist mein schlimmster Feind. Er will mich zwingen, einen ungeliebten Polen zum Mann zu nehmen. Sage Petro, dass man schon die Hochzeit vorbereitet. Es wird aber keine Hochzeitsmusik geben. Statt der Zimbeln und Schalmeien wird nur der Gesang der Popen ertönen. Ich werde nicht mit dem Bräutigam tanzen. Man wird mich davontragen. Dunkel, dunkel wird meine Hütte aus Ahornbrettern sein. Und statt eines Schornsteins wird ein Kreuz auf ihrem Dache stehen.« Wie versteint, ohne sich zu regen, hörte Petro zu, wie das unschuldige Kind die Worte Pidorkas nachlallte. »Und ich, Unseliger, dachte schon daran, zu den Krim-Tataren oder den Türken zu gehen, Gold zu erbeuten und mit Schätzen beladen zu dir, meine Schönste, heimzukehren. Doch das soll wohl nicht sein. Ein böses Auge hat uns angeblickt. Auch ich, mein liebes Fischchen, auch ich werde Hochzeit feiern. Statt eines Popen wird ein schwarzer Rabe über mir krächzen. Das weite Feld wird meine Hütte, eine graue Wolke mein Dach sein. Ein Adler wird mir meine braunen Kosakenaugen aushacken. Der Regen wird meine Knochen bleichen, der Sturmwind wird sie trocknen. Was bin ich denn? Über wen beklage ich mich? Vor wem beklage ich mich? Gott hat es wohl so vorbestimmt. Soll ich untergehen, dann will ich auch untergehen.« Und er begab sich geradenwegs in die Schenke. Die Tante meines seligen Großvaters war etwas verwundert, als Petro die Schenke betrat, und dazu noch um eine Zeit, da anständige Menschen zur Frühmesse gehen, und schaute ihn mit aufgerissenen Augen an, als er einen Krug Schnaps groß wie einen halben Eimer verlangte. Vergebens versuchte der Arme, seinen Kummer zu ersäufen. Der Schnaps brannte ihm wie Nesseln auf der Zunge und schmeckte ihm bitterer als Wermut. Er schleuderte den Krug weit von sich, so daß er zu Boden fiel. »Genug des Jammers, Kosak«, hörte er da eine Bassstimme über seinem Kopfe dröhnen. Er blickte auf. Es war Bassarjuk. »Was für eine Fratze! Die Haare wie Schweinsborsten, die Augen wie bei einem Bullen. Ich weiß, woran es dir fehlt. An dem da.« Teuflisch grinsend klimperte er mit dem ledernen Geldsack, der ihm am Gürtel hing. Petro zuckte zusammen. »Hey, hey«, schrie Bassarjuk und schüttete Goldstücke aus einer Hand in die andere. »Hey, hey, hey, wie das glitzert, wie das klingt! Und es wird nur ein geringes von dir verlangt für einen ganzen Berg solcher Schnipselchen.« »Satan, deine Hand, ich bin zu allem bereit«, schrie Petro und schlug in die dargebotene Hand ein. »Hör zu, Petro«, sagte Bassarjuk, »du kommst gerade zur rechten Stunde. Morgen ist Johannistag. Nur in dieser einzigen Nacht im Jahr blüht das Farnkraut. Versäum es nicht. Um Mitternacht erwarte ich dich am Bärengraben. Ich glaube nicht einmal, die Hühner warten so gierig auf die Stunde, da die Bauersfrau ihnen Körner streut, wie Petro auf diesen Abend wartete. Von einer Minute zur anderen schaute er danach aus, ob die Schatten der Bäume nicht länger würden und die sinkende Sonne sich nicht rötete. Von Mal zu Mal wurde er ungeduldiger. Ach, dieses träge Kriechen der Zeit! Dem Gottestage schien sein Ende unauffindbar abhanden gekommen zu sein. Langsam schwand die Sonne. Ein fahles Rot verblasste am Himmel. Es dämmerte, dämmerte immer tiefer, bis es ganz dunkel geworden war. Wie unerträglich lang hatte das gedauert. Mit hämmerndem Herzen, das ihm aus der Brust springen zu wollen schien, machte Petro sich auf den Weg und klomm durch dichten Wald zur tiefen Schlucht hinab, die man den Bärengraben heißt. Bassarjuk wartete dort schon auf ihn. So finster war der Schattenschlund, dass man die Hand nicht mehr vor den Augen sehen konnte. Einer musste sich am anderen festhalten. So tappten sie, sich immer wieder im Dorngebüsch verfangend und bei jedem Schritte stolpernd durch den moorigen Grund. Endlich hatten sie eine Lichtung erreicht. Petro sah sich um. Er war noch nie hier gewesen. Auch Bassarjuk blieb stehen. »Siehst du die drei Hümpel dort? Viele Blumen werden auf ihnen erblühen. Doch alle Mächte der anderen Welt mögen dich davor bewahren, eine von ihnen auch nur anzurühren. Erst wenn du das Farnkraut blühen siehst, dann greif zu. Schau dich nicht um, was auch hinter dir vor sich gehen mag.« Petro wollte ihn noch etwas fragen, doch es war niemand mehr da. Er ging auf die drei Hümpel zu. Wo waren denn die Blumen? Nichts war zu sehen, schwarzes Steppengras hatte sie wohl unter sich erstickt. Da zuckte am Himmel ein Wetterleuchten auf, und in seinem fahlen Schein gewahrte Petro dicht vor sich einen ganzen Garten wundersamer, nie gesehener Blumen, mitten zwischen einfachen Farnkrautwedeln. Unschlüssig stemmte er beide Arme in die Hüften und frug sich nachdenklich, »Ist das alles? 10-mal am Tage habe ich dieses Kraut gesehen. Was soll das für ein unerhörtes Wunder sein? Ist es dieser Teufelsfratze etwa beigefallen, sich über mich lustig zu machen?« Doch auf einmal rötete sich am Farnkraut eine kleine Knospe und begann sich zu regen, als wenn sie lebendig wäre. Das war nun wirklich ein Wunder. Sie richtete sich auf, schwoll immer mehr und mehr an und glomm wie eine glühende Kohle. Ein Sternchen funkelte in ihr auf. Man hörte ein leises Knistern, und die Blume entfaltete sich wie eine Flamme vor seinen Augen und überstrahlte alle anderen mit ihrem Licht. »Es ist Zeit«, dachte Petro, streckte seine Hand nach ihr aus. Doch er sah, wie hunderte von zottigen Armen gleichfalls nach ihr greifen wollten und hörte, wie hinter seinem Rücken etwas unruhig hin und her rannte. Mit zugedrückten Augen fasste er nach dem Stängel, und die Blume blieb in seiner Hand. Im Nu war alles wieder still geworden. Und auf einem nahen Baumstumpf hockte Bassarjuk, bläulich wie eine Leiche anzuschauen. Wenn er nur einen Finger geregt hätte. Doch seine Augen waren starr auf etwas gerichtet, das für ihn allein sichtbar sein mochte. Sein Mund war halb aufgetan, aber er sprach kein Wort. Nichts regte sich in der Runde. Oh, war das schauerlich! Doch jetzt ertönte ein Pfiff, so schrill, dass Petro das Blut in den Adern gefror. Ihm war, als ob die Gräser tuschelten, die Blumen silberglockenstimmig miteinander redeten und die Bäume murrend und grollend dazwischen fuhren. Das Gesicht Bassarjuks belebte sich plötzlich, und in seinen Augen blitzte es auf. »Da ist sie endlich wieder heimgekehrt, die Hexe«, stieß er zwischen den Zähnen hervor. »Schau hin, Petro, gleich wird ein schönes Frauenzimmer vor dir stehen. Tu alles, was sie befiehlt, sonst bist du für alle Ewigkeit verloren.« Mit einem dicken Knotenstock schob er das Gestrüpp eines Dornbuschs auseinander, und sie erblickten eine winzige Hütte, die, wie es im Märchen heißt, gleichsam auf Hühnerbeinen stand. Basarjuk schlug mit der Faust gegen die Wand, dass die ganze Hütte schwankte. Und ein schwarzes Hundeungeheuer stürzte ihnen entgegen, verwandelte sich winselnd in eine Katze und sprang ihnen ins Gesicht. Nicht so toll, alte Teufelsbrut«, schrie Basarjuk und fügte ein Wörtchen hinzu, dass jeder anständige Mensch sich die Ohren zugehalten hätte. Und siehe da, statt der Katze stand plötzlich, verrunzelt wie ein Bratapfel, gekrümmt wie ein Bogen, ein altes Weib vor ihnen. Nase und Kinn glichen einer Kneifzange, mit der man Nüsse knackt. Eine liebliche Fresse, dachte Petro und bekam eine Gänsehaut. Die Hexe riss ihm die Blume aus der Hand, neigte sich über sie, besprach sie mit undeutlich gemurmelten Worten und besprengte sie mit Wasser. Funken sprühten aus ihrem Munde, Schaum trat ihr auf die Lippen, dann gab sie ihm die Blume zurück und befahl, »Wirf sie in die Luft!« Petro schleuderte sie in die Höhe, und oh Wunder, die Blume fiel nicht gleich wieder zu Boden, sondern flackerte eine Weile als kleine Feuerkugel in der Finsternis und glitt wie ein Boot durch die Luft. Dann erst senkte sie sich langsam und ließ sich so weit von Petro entfernt auf die Erde nieder, dass er ihr Sternchen nicht größer als ein Mohnkorn glühen sah. »Dort«, krächzte die Alte. Basarjuk reichte Petro einen Spaten hin und sagte, »Grabe dort nach, Petro, und du wirst mehr Gold finden, als du und Korsch sich je träumen ließen.« Petro spuckte in die Hände, packte den Spaten, setzte den Fuß auf das Schaufelblatt und warf Erde aus. Einmal, zweimal, dreimal und noch einmal. Da stieß er auf etwas Hartes. Der Spaten klirrte, dass man nicht weitergraben konnte. Petro erkannte immer deutlicher eine kleine, eisenbeschlagene Truhe. Schon wollte er nach ihr greifen, doch die Truhe sank vor seinen Augen immer tiefer und tiefer in die Erde, und hinter seinem Rücken erscholl ein Lachen, das ihm wie ein Schlangenzischen klang. »Nein, das Gold bekommst du nur für Menschenblut«, kicherte die Hexe und führte ihm ein etwa sechsjähriges Kind zu, das mit einem weißen Laken bedeckt war. Mit einer Gebärde gab sie ihm zu verstehen, dass er dem Kinde den Kopf abzuhauen habe. Petro erstarrte. »Es ist ja keine Kleinigkeit, einem Menschen mir nichts, dir nichts, den Kopf abzuhauen, und dazu noch einem unschuldigen Kinde.« Zornig riss er dem Kleinen das Laken vom Kopf, und was sah er? Iwasi stand vor ihm, mit gekreuzten Ärmchen und gesenktem Köpfchen. Wie ein Wahnsinniger sprang Petro mit gezücktem Messer auf die Hexe zu und hob schon seinen Arm. »Und was hast du mir versprochen, wenn du das Mädchen bekommst?« brüllte Basarjuk ihn an und jagte ihm mit diesen Worten gleichsam eine Kugel in den Rücken. Die Hexe stampfte mit dem Fuß. Eine blaue Flamme schlug aus dem Boden, und die Erde unter ihr leuchtete von innen her und wurde durchsichtig wie Glas. Alles, was sie in sich barg, bot sich den Blicken wie auf einer Hand ausgebreitet dar. Goldstücke und Edelsteine in Truhen und Töpfen waren gerade unter jenem Platze aufgehäuft, auf dem sie sich befanden. Petros Augen brannten. Seine Gedanken verwirrten sich. Wie von Sinnen schwang er das Messer, und das unschuldige Blut spritzte ihm ins Gesicht. Schauriges Gelächter erdröhnte von allen Seiten. Missgestaltete Ungeheuer umkreisten ihn in ganzen Herden. Die Hexe verkrallte sich in die enthauptete Kinderleiche und schlürfte gierig von ihrem Blut. Alles drehte sich in Petros Kopf. Er nahm seine letzten Kräfte zusammen und raste davon. Alles, was er erblickte, dünkte ihn wie in rotes Licht getaucht. Die Bäume tropften von Blut und schienen ihm zu brennen und zu stöhnen. Der glühende Himmel schwankte und bebte. Feuerkugeln zersprangen wie Blitze in seinen Augen. Von allen Lebensgeistern verlassen, verkroch er sich in seine Lehmhütte und fiel wie eine abgemähte Ähre zu Boden. Ein todesähnlicher Schlaf überwältigte ihn. Petro schlief ohne Unterbruch 2 Tage und 2 Nächte lang. Als er am 3. Tage erwachte und sich aufrichtete, starrte er lange in alle Ecken seiner Kammer, ehe er erkannte, wo er sich befand, konnte sich aber auf das, was geschehen war, nicht mehr besinnen. Sein Gedächtnis glich der Geldtasche eines Geizigen, aus der auch nicht ein halber Groschen herauszulocken ist. Er reckte und streckte sich und hörte auf einmal, wie es zu seinen Füßen klirrte. Er schaute näher hin. Da lagen zwei Säcke voll von Gold. Erst jetzt fiel es ihm wie im Traume ein, dass er nach irgendeinem Schatz gesucht und dass er Angst bekommen, als er allein durch den Wald nach Hause gelaufen war. Wie und um welchen Preis er aber den Schatz gehoben, das konnte er sich auf keine Weise mehr zusammenreimen. Kaum hatte Korsch die Säcke gesehen, als er weich wie Butter wurde. »Ja, dieser Petro, das ist mir einer, ein Goldjunge. Und habe ich ihn denn nicht schon immer geliebt? Habe ich ihn nicht wie einen Sohn gehalten?« Der alte Schlaufuchs fing so unverschämt zu schwindeln und zu schmeicheln an, dass Petro vor Rührung die Tränen in die Augen traten. Pidorka erzählte Petro, dass herumziehende Zigeuner den kleinen Iwasi gestohlen hätten. Doch er vermochte sich seiner fast nicht zu erinnern, so sehr hatte ihn die verfluchte Teufelsbrut mit ihrem Gespinst umwoben. Es hatte keinen Sinn mehr, lange zu zögern. Dem Polen gab man einen Nasenstüber und bereitete die Hochzeit vor. Man buk Kuchen über Kuchen, bestickte Handtücher und Kopftücher, rollte ein Fass mit Schnaps aus dem Keller und ließ das junge Paar am Tisch Platz nehmen. Der Hochzeitskuchen wurde angeschnitten, Leiern, Zimbeln, Banduren und Schalmeien ertönten und das Fest hub an. In alten Zeiten wurde solch eine Hochzeit noch ganz anders begangen als heutzutage. Es ging einem wie Lulli, Lulli, Lulli im Kopf herum, wenn die Tante meines Großvaters erzählte, wie da die Mädchen in ihrem prächtigen Kopfputz aus gelben, blauen und rosenfarbenen Bändern, die oben von einer goldenen Tresse zusammengehalten wurden, antraten. Wie sie in ihren zart gewebten, an allen Nähten rot bestickten und mit Silberblüten verzierten Hemden und in ihren eisenbeschlagenen roten Safianstiefelchen stolz wie Pfauen einherschritten und dann wie in einem sausenden Wirbelwind tanzend dahinflogen. Wie die jungen Frauen mit dem bootsförmigen Haarschmuck aus Goldbrokat, aus dessen Ausschnitten vorn und hinten die mit kleinen schwarzen Lammfellhörnchen versehenen Hauben hervorlugten, in ihren blauseidenen Überröcken mit roten Aufschlägen in würdiger Haltung einzeln aufzogen und die Hände in den Hüften einen gemessenen Hoppack tanzten. Wie die Burschen mit hohen Kosakenmützen, in feinen Tuchröcken, mit silbergestickten Gürteln, ihre Tabakspfeifen zwischen den Zähnen gleich Teufeln zwischen dem Weibsvolk herumflitzten und scharwenzelten. Selbst der alte Korsch konnte nicht länger an sich halten, als er die Jungen sah und ließ seine eigene Jugend wieder aufleben. In der einen Hand eine Bandura, von Zeit zu Zeit an seiner Pfeife saugend und zugleich heiser singend, einen Schnapsbecher auf dem Kopf, hockte er in die Kniebeuge nieder und legte, angefeuert vom lauten Geschrei der übermütigen Festteilnehmer, mit einem Hoppack los. Was den Leuten nicht alles in den Kopf kommt, wenn sie angeheitert sind. Manchmal verkleidete man sich so, dass man, oh du mein lieber Herrgott, nichts Menschlichem mehr ähnlich sah. Das ist nicht mit den Maskenbällen auf heutigen Hochzeiten zu vergleichen. Wie ist's denn heute? Man vermummt sich als irgendwelche Zigeuner oder Moskowiter. Aber damals kam einer als Jude, ein anderer als Teufel. Erst küssen sie sich, dann geraten sie sich in die Haare. Gott mit ihnen, man lachte so, dass man sich den Bauch halten musste. Man trug türkische und tatarische Goldröcke, die wie Feuer funkelten. Und dann fing man an, so saftigen Unsinn zu treiben und solche Streiche zu spielen, dass es zuweilen besser gewesen wäre, die heiligen Bilder währenddessen aus dem Zimmer zu tragen. Der Tante meines seligen Großvaters stieß bei dieser Hochzeit, der sie beiwohnte, eine ganz besonders komische Geschichte zu. Mit einem weiten tatarischen Gewande angetan, ging sie, einen Krug in der Hand, von Gast zu Gast und schenkte ihnen ein. Da stiftete der arglistige Feind einen der Burschen an, sie von hinten ein wenig mit Schnaps zu begießen. Ein anderer schlug im selben Augenblick Feuer, hielt es nahe an sie heran, und eine Flamme loderte auf. Die arme Tante riss sich in ihrer Angst vor allen Leuten sämtliche Kleider vom Leibe. Das gab einen Lärm, ein Gelächter, ein Tohuwabohu wie auf dem Jahrmarkt. Selbst die ältesten Leute wussten sich keiner so lustigen Hochzeit zu erinnern. Bidorka und Petro führten von da an ein Leben wie große Herrschaften. Alles war im Überfluss vorhanden. Alles blitzte und blinkte. Aber die Leute schüttelten bald die Köpfe, wenn sie dieses Wohlstands gewahr wurden. »Vom Teufel kann nichts Gutes kommen«, meinten sie einstimmig. »Woher, wenn nicht vom Versucher der Christenheit, sollte solch ein Reichtum stammen? Woher hat Petro diesen Haufen Gold? Warum ist gerade in jenen Tagen, als er so reich geworden, Bassarjuk wie vom Erdboden verschwunden?« Da sieht man wieder, was sich die Leute alles zusammendenken. Trotzdem, noch war kein Monat vergangen, als man Petro kaum mehr wiedererkannte. Was mit ihm vor sich gegangen war, mochte Gott allein wissen. Stundenlang konnte er auf einem Fleck hocken. Wenn er wenigstens zu jemandem ein Wort gesprochen hätte, doch er grübelte stumm über etwas nach, als mühte er sich vergebens, es in sein Gedächtnis zurückzurufen. Wenn es Bidorka zuweilen gelang, ihn aus diesem Zustand herauszureißen, so daß er gleichsam erwacht wieder zu reden begann und sogar ganz heiter wurde, so genügte es, daß sein Blick zufällig auf die zwei Säcke fiel. Er rief: »Halt, halt, ich habe da etwas vergessen«, und fiel von Neuem in seine Grübelei. Hin und wieder, wenn er so dasitzt, ist es ihm, als müsse ihm jetzt gleich alles wieder einfallen, doch schon ist es versunken. Er sieht sich in der Schenke sitzen, man bringt ihm Schnaps, der Schnaps brennt ihm auf der Zunge und ist ihm widerlich, jemand kommt und schlägt ihn auf die Schulter, doch da wird alles wie von einem Nebel zugedeckt. Der Schweiß rinnt ihm in dicken Tropfen von der Stirn und er fällt ganz erschöpft auf seine Bank zurück. Was Bidorka auch unternahm, ob sie Wahrsagerinnen befrug, Zinn gießen oder Wasser besprechen ließ, nichts wollte helfen. So verging der Sommer. Viele Kosaken hatten schon ihr Korn geerntet und ihr Heu abgemäht. Die Verwegeneren hatten sich aufgemacht und waren ins Feld gezogen. Noch tummelten sich die Wildenten auf den Mooren und Teichen, doch von den Zaunkönigen war nichts mehr zu sehen. Die Steppen färbten sich rot vom Heidekraut. Getreidegarben lagen bald hier, bald dort, bunt wie Kosakenmützen über die Stoppelfelder verstreut. Auf den Straßen begegneten einem Fuhren mit Reisig und Brennholz beladen. Die Erde wurde hart und härter und fing stellenweise zu gefrieren an. Schon wirbelten die ersten Schneeflocken vom Himmel, und die Zweige der Bäume schmückten sich mit Reif wie mit Hasenpelzchen. Schon erging sich an einem klaren Frosttage der rotbrüstige Gimpel wie ein eitler polnischer Schlachsis auf den Schneehaufen und scharrte nach Körnern. Die Kinder trieben mit dicken Knüppeln Holzkugeln über das glatte Eis, indes ihre Väter sich geruhsam auf den Öfen herumrekelten und sich von Zeit zu Zeit erhoben, um hinauszuschauen und die brennende Pfeife zwischen den Zähnen, wie es gang und gäbe war, auf den rechtgläubigen russischen Frost zu schimpfen oder sich ein wenig auszulüften und das Korn im Flur, damit es nicht stockig werde, noch einmal durchzudreschen. Und dann begannen die Schneemassen wieder zu schmelzen. Und der Hecht schlug, wie man zu sagen pflegt, mit seinem Schwanze das Eis auf. Doch mit Petro war während dieser ganzen Zeit keine Veränderung vor sich gegangen. Ja, er schien sich allmählich immer mehr zu verdüstern. Die beiden Geldsäcke zu seinen Füßen sitzt er wie angekettet mitten in seiner Hütte. Er hat sich verwildern lassen, ist ganz mit Haaren überwachsen und sieht furchterregend aus. Immer denkt er an ein und dasselbe. Er versucht, sich an etwas zu erinnern und ärgert sich und gerät in Wut, dass es ihm nicht einfallen will. Oft springt er wild von seinem Platz auf, fuchtelt mit den Armen und stiert mit bohrenden Blicken auf etwas Unsichtbares, als wolle er es fangen. Seine Lippen bewegen sich, als mühe er sich, ein lang vergessenes Wort auszusprechen, und erstarren wieder unbeweglich. Tobsucht packt ihn. Wie ein Irrer nagt und kaut er an seinen Händen und reißt sich in der Raserei ganze Haarbüschel aus, bis er endlich, stille geworden, in sich zusammenfällt und wie in Vergessenheit ertrinkt, um sich im nächsten Augenblick von Neuem damit abzuplagen, in seinem Gedächtnis nach etwas Verlorenem zu suchen. Und er wird von neuer Raserei befallen, von neuer Qual ergriffen. Welch schreckliche Heimsuchung Gottes! Es war kein Leben mehr, das Pidorka führte. Zuerst war es ihr furchtbar gewesen, allein mit ihm in der Stube zu bleiben. Später gewöhnte die Ärmste sich an ihr Leid. Doch es war nicht mehr die frühere Pidorka. Keine Röte auf den Wangen, kein Lächeln auf den Lippen, vergrämte und verzehrte sie sich und weinte sich ihre klaren Augen aus. Einmal erbarmte sich jemand ihrer und riet ihr, zur Hexe im Bärengraben zu gehen, von der es allgemein hieß, sie vermöge, alle Krankheiten auf der Welt zu heilen. Sie entschloss sich zu diesem äußersten Mittel und überredete die Alte mit vielen Worten und Bitten, mit ihr zu kommen. Es war gerade Johannisabend. Petru lag besinnungslos auf der Bank und hatte den Besuch augenscheinlich gar nicht wahrgenommen. Doch nach einer kleinen Weile richtete er sich langsam auf und starrte die Alte an. Plötzlich durchzuckte es ihn, wie auf dem Blutgerüst. Die Haare standen ihm zu Berge, und er brach in solch ein Gelächter aus, dass die Angst Pidorka ins Herz schnitt. »Jetzt weiß ich's! Jetzt weiß ich's!« schrie er in grauenhafter Fröhlichkeit auf, griff zu seiner Axt und ließ sie aus aller Kraft auf die Alte niederfallen. Die Axt war 2 Zoll tief in die eichene Tür eingedrungen. Die Alte hatte sich wie in Luft aufgelöst. Und ein 7-jähriges Kind, in weißem Hemd, den Kopf mit einem Leintuch zugedeckt, stand plötzlich mitten in der Stube. Das Leintuch fiel von ihm ab. »Iwasi«, schrie Pidorka auf und stürzte zu ihm hin. Doch das Gespenst war vom Kopf bis zu den Füßen mit Blut bespritzt und erleuchtete die ganze Hütte mit rotem Licht. Entsetzt floh Pidorka in den Flur hinaus. Im nächsten Augenblick besann sie sich aber und wollte in die Stube zurück, um ihrem Bruder zu helfen. Doch vergebens. Die Tür war so fest hinter ihr zugeschlagen, dass sie nicht wieder zu öffnen war. Die Leute liefen zusammen, man pochte an die Tür und hob sie schließlich aus den Angeln. Aber keine Seele war zu sehen. Stickiger Dunst erfüllte die Stube. Und nur in der Mitte, dort, wo Petro gestanden, lag ein Häufchen Asche, aus dem ab und zu noch Rauch aufstieg. Man stürzte sich auf die Säcke, doch statt der Goldstücke fand man nur zerbrochene Tonscherben. Mit hervorquellenden Augen und offenen Mündern standen die Kosaken wie angewurzelt da und wagten nicht, ihre Schnurrbärte zu bewegen. Solch einen Schrecken hatte ihnen das Wunder eingejagt. Was weiter geschah, daran erinnere ich mich nicht mehr. Pidorka gelobte eine Pilgerfahrt. Sie suchte alle vom Vater ererbte Habe zusammen und hatte schon einige Tage darauf den Weiler verlassen. Wohin sie sich gewandt, wusste niemand zu sagen. Überfromme alte Frauenzimmer tuschelten schon überall herum, sie habe sich an den gleichen Ort begeben wie Petro. Doch ein Kosak, der aus Kiew kam, erzählte, er habe dort im Höhlenkloster eine zum Skelett abgemagerte, unausgesetzt betende Nonne gesehen, in der einige Landsleute Pidorka erkannt haben wollten. Man habe nie ein Wort aus ihrem Munde vernommen. Sie sei zu Fuß angekommen und habe für das heilige Muttergottesbild eine mit so glänzenden Steinen geschmückte Fassung gestiftet, dass es einem vor den Augen flimmere, wenn man nur hinsähe. Doch, verzeiht, die Geschichte ist noch nicht ganz zu Ende. Am selben Tage, da der Arglistige Petro zu sich geholt, erschien Bassarjuk von Neuem im Weiler. Aber jetzt machte man einen weiten Bogen um ihn. Man hatte erkannt, was das für ein Vogel war. Kein anderer als der Leibhaftige selbst, der Menschengestalt angenommen hatte, um Schätze zu heben. Da ihm das aber mit seinen unreinen Händen nicht gelingen konnte, verführte er junge Burschen dazu. Im selben Jahre noch verließen alle ihre alten Lehmhütten und siedelten ins neu gebaute Kirchdorf über. Doch auch dort hatten sie immer noch keine Ruhe vor diesem verfluchten Bassarjuk. Die Tante meines seligen Großvaters behauptete, dass er es ganz besonders auf sie abgesehen hätte, da sie die alte Schenke auf dem Weg nach Oposchnjans aufgegeben, versuchte er sich immer wieder von Neuem an ihr zu rächen. Eines Tages waren die Dorfältesten in der neuen Schenke, die sie übernommen, versammelt, saßen, wie man so sagt, nach Amt und Würden um den Tisch herum und unterhielten sich miteinander. Auf dem Tisch stand eine Schüssel mit einem gebratenen Hammel. Es wäre eine Sünde gewesen, diesen Hammel klein zu nennen. Man schwatzte über alles Mögliche, unter anderem auch über unheimliche und wunderliche Geschehnisse. Auf einmal wollte es ihnen nun so vorkommen, und nicht nur einem von ihnen, das hätte nicht viel zu bedeuten, sondern allen zusammen, als höbe der Hammel seinen Kopf. Sie sahen, wie seine gebrochenen Augen sich belebten und funkelten, wie ihm plötzlich ein borstiger Schnauzbart wuchs und sich ihnen bedeutungsvoll entgegensträubte. Alle ohne Ausnahme erkannten im Hammelkopf die Fresse Bassarjuks. Die Tante meines Großvaters glaubte sogar schon, er würde gleich Schnaps bestellen. Die ehrenwerten Ältesten griffen ihm nun nach ihren Mützen und machten sich auf die Socken. Ein anderes Mal trug es sich zu, dass der Kirchenvorsteher selbst, der es zuweilen liebte, sich ein Stündchen mit Großvaters Becher zu unterhalten, den Schnaps gerade zum zweiten Mal an die Lippen führen wollte, als das Glas sich vor ihm bis zur Erde verneigte. »Zum Teufel mit dir«, rief er aus und schlug hastig das Kreuz. Damit nicht genug. Am gleichen Tage sollte auch seinem Ehegespons ein Wunder widerfahren. Als sie in einem großen Troge Teig knetete, hob sich der Trog plötzlich in die Höhe. »Halt«, rief sie, »halt«, doch umsonst. Die Henkel in die Seiten gestemmt, tanzte der Trog durch die ganze Stube. »Ja«, lacht nur, »unseren Vorvätern war es nicht nach Lachen zumute.« Vergebens ging Vater Athanasius mit seinem Weihwasser durchs ganze Dorf und versuchte, den Teufel mit dem Wedel durch alle Gassen zu jagen. Die Tante meines Großvaters beklagte sich noch lange darüber, dass jemand, kaum dass der Abend sinke, an ihr Dach klopfe und an den Wänden kratze. Und auch das ist noch nicht alles. Heutzutage scheint ja an diesem Platze, wo unser Dorf steht, alles ruhig zu sein. Es ist indessen nicht allzu lange her, mein Vater und ich haben es noch erlebt, dass kein anständiger Mensch an der verfallenen Schenke, die von den unsauberen Geistern immer wieder repariert wurde, ungeschoren vorbeigehen konnte. Aus dem verrußten Schornstein stiegen ganze Rauchsäulen empor, so hoch, dass einem die Mütze vom Kopf fiel, wenn man ihnen nachschaute. Und aus dem Rauch prasselten glühende Kohlen auf die ganze Steppe nieder. Der Teufel aber, man sollte den Hundesohn lieber gar nicht beim Namen nennen, heulte so kläglich in seinem Loch, dass die aufgescheuchten Raben sich in Scharen aus dem nahen Eichwald erhoben und mit wildem Gekrächz am Himmel umherjagten. Der verlorene Brief. Ihr wollt noch etwas von meinem Großvater hören? Gut, warum soll ich euch nicht mit einer Schnurre aufwarten? O Vergangenheit! Vergangenheit, welche Freude, welche Lust überfällt unser Herz, wenn wir vernehmen, was sich vor langer, langer Zeit, niemand weiß mehr, Jahr und Tag zugetragen hat. Und wenn gar irgendein Verwandter, ein Großvater oder ein Urahn mit in die Geschichte verwickelt ist, dann ist's ganz aus mit mir. Möge sich mir in der Kirche, wenn ich den Lobgesang auf die hochheilige Märtyrerin Barbara anstimme, das Unterste zu Oberst kehren, wenn es mir dann nicht so vorkommt, mir selber sei das alles zugestoßen. Als lebte ich in der Haut jenes Urahns oder als gespenstere seine Seele in meiner herum. Am schlimmsten plagen mich unsere Mädchen und jungen Weiber. Ich brauche Ihnen nur zu Gesicht zu kommen, und schon geht es los. Foma Grigorjewitsch, Foma Grigorjewitsch, bitte eine Geschichte, so gruselig wie nur möglich. Bitte, bitte. Taratata, taratata, und sie hängen sich an mich und lassen nicht ab von mir. Ich erzähle ja gern. Aber was geschieht dann später mit Ihnen, wenn Sie schlafen gegangen sind? Ich weiß doch, dass jede in ihrem Bette zittert und am liebsten den Kopf unter die Decke stecken würde. Da braucht nur eine Ratte an einem Topf zu kratzen oder sie selber mit dem Fuß an den Schürhaken anzustoßen, und schon fährt ihr, Gott bewahre, das Herz in die Fersen. Doch am nächsten Tag ist's, als wäre gar nichts vorgefallen, und sie betteln von Neuem um so eine Gruselgeschichte. Was soll ich euch also erzählen? Das Gedächtnis will manchmal nichts hergeben. Schön, ihr sollt hören, wie die Hexen einmal mit meinem Großvater Schafskopf gespielt haben. Doch ich bitt euch, Herrschaften, unterbrecht mich nicht und bringt mich nicht aus meinem Fahrwasser, denn sonst wird solch ein Brei daraus, dass man sich schämen muss, ihn in den Mund zu nehmen. Ich muss vorausschicken, dass mein Großvater selig keiner von den gewöhnlichen Kosaken war. Er verstand zu lesen und nach allen Regeln der Kunst zu schreiben. An Feiertagen psalmodierte er die Apostel herunter, dass auch heute noch mancher Popensohn sich vor ihm verstecken könnte. Ihr wisst ja selbst, wie es damals war. Hätte man die Schriftkundigen von ganz Baturin einsammeln wollen, so wäre es nicht nötig gewesen, eine Mütze unterzuhalten. Sie hätten sämtlich in einer hohlen Hand Platz gefunden. Kein Wunder also, dass alle, die dem Großvater begegneten, sich tief vor ihm verneigten. Eines Tages nun war es dem hochmögenden Herrn Hetmann eingefallen, aus irgendeinem Grunde ein Sendschreiben an die Zarin zu schicken. Der Regimentsschreiber, ich kann mich jetzt schock schwere Not nicht auf seinen Namen besinnen, Wiskriak, nein, so hieß er nicht, auch nicht Motusotschka oder Golopuzek, ich weiß nur noch, dass es ein ausgefallener Name war, der sehr komisch anfing. Der Regimentsschreiber also ließ meinen Großvater zu sich kommen und eröffnete ihm, er sei vom Hetmann zum Kurier bestimmt worden und habe der Zarin jenen Brief zu überbringen. Mein Großvater war nicht für lange Reisevorbereitungen. Er nähte den Brief in seine Mütze ein, zog das Pferd aus dem Stall, schmatzte seine Frau und seine beiden Ferkelchen, wie er sie nannte, gehörig ab, einer davon war mein Vater, und ließ eine solche Staubwolke hinter sich zurück, dass man hätte glauben können, 15 Bengel spielten mitten auf der Landstraße Schlagball. Am nächsten Tage, der Hahn hatte noch nicht zum vierten Male gekräht, befand er sich bereits in Konotop. Dort war gerade Jahrmarkt. Und bei solch einem Jahrmarkt wimmeln so viele Leute auf den Straßen herum, dass es einem vor den Augen flimmert. Zu jener frühen Stunde freilich, als mein Großvater dort anlangte, lagen die meisten noch auf dem Erdboden ausgestreckt und schliefen. Neben einer Kuh lag ein versoffener Kerl mit einer Nase rot wie ein Gimpel. Etwas weiter schnarchte im Sitzen eine Händlerin mit Feuersteinen, Waschblau, Schrot und Brezeln. Unter einem Wagen wälzte sich ein Zigeuner, oben auf dem Wagen lag der Fuhrmann. Mitten auf der Straße schlummerte mit gespreizten Beinen ein bärtiger Moskowiter, der Gürtel- und Fausthandschuhe feilzubieten hatte, mit einem Wort, das übliche Jahrmarktsgesindel. Der Großvater machte Halt und sah sich alles neugierig an. In den Zelten und Buden begann es sich endlich langsam zu regen. Jüdinnen klirrten mit ihren Flaschen, hier und da erhoben sich Rauchschwaden und der Geruch heißer Fladen und Waffeln zog durch das ganze Lager. Da fiel es dem Großvater ein, dass er weder Feuerzeug noch Tabak mitgenommen hatte. Er strich also durch den Jahrmarkt, um sich damit zu versehen. Noch hatte er keine 20 Schritte getan, als er auf einen Saporoger Kosaken stieß, einen richtigen Draufgänger, dem seine Art schon von weitem anzusehen war. Feuerrote Pluderhosen, ein blauer Überrock, ein grell bunter Gürtel, ein Säbel an der Seite neben einer an einer langen Kette befestigten Pfeife. Kurz, ein waschechter Saporoger. Ach, war das ein Völkchen. Da richtet sich so einer auf, reckt sich und streckt sich, streicht mit der Hand über den kühnen Schnauzbart, klirrt mit den Stiefeleisen und legt los. Und wie legt er los? Die Füße wirbeln im Tanz hin und her wie eine Spindel in Weiberhänden. Einem Sturmwind gleich fährt die Hand über die Saiten seiner Bandura, und schon hockt er, die Arme in den Hüften, in die Kniebeuge nieder und schleudert die Beine nach rechts und links oder singt ein Lied, das einem die Seele in den siebenten Himmel entfliegt. Nein, jene Zeiten sind vorbei. Heute findet man keine richtigen Saporoga mehr. Mit solch einem Saporoga also traf mein Großvater zusammen. Ein Wort gab das andere. Der Weg zu einer neuen Bekanntschaft ist ja rasch zurückgelegt, und sie zogen selbander schwatzend durch das Jahrmarktsgelände, so daß mein Großvater darüber ganz seine Weiterreise vergaß und sich mit ihm in ein Zechgelage, wie auf einer Hochzeit vor den großen Fasten, einließ. Doch schließlich waren sie dessen überdrüssig geworden, Töpfe entzweizuschlagen und Geld unter das Volk zu werfen. Man kann sich ja auch nicht ewig auf so einem Jahrmarkt herumtreiben. Die neuen Freunde verabredeten daher, sich nicht voneinander zu trennen und die Reise gemeinsam fortzusetzen. Es war Abend, als sie ins Freie hinausritten. Die Sonne war schon untergegangen. Hie und da glühte noch ihr Widerschein in roten Streifen am Himmel. Die Felder leuchteten bunt wie Feiertagsröcke junger Weiber. Unser Saporoga aber wurde von einer unhemmbaren Schwatzlust befallen. Mein Großvater und noch ein anderer kosakischer Zechkumpan, der sich ihnen zugesellte, frugen sich schon, ob nicht irgendein Gott sei bei uns von ihm Besitz ergriffen hätte. Was er nicht alles auskramte. So ausgelassene und unwahrscheinliche Geschichten, dass sich mein Großvater den Bauch vor Lachen festhalten musste, sonst wäre er geplatzt. In der Steppe war es mittlerweile immer finsterer geworden. Und auch das tolle Gerede des Saporogas wurde immer zusammenhangloser. Schließlich verstummte er ganz und zuckte bei jedem leisen Geräusch zusammen. »Hey, Landsmann«, redete ihn mein Großvater an, »was ist denn mit dir los? Du scheinst ja in der Tat schon die Eulen zu zählen. Möchtest du lieber heimreiten und dich auf den Ofen legen?« »Es hat keinen Sinn, es vor euch zu verheimlichen«, erwiderte der Saporoga, und hielt plötzlich, die Augen starr auf seine beiden Gefährten gerichtet, das Pferd an. »Wisst ihr, dass ich meine Seele schon lange dem unsauberen Geiste verkauft habe?« »Als ob das etwas Großes wäre«, meinte mein Großvater. »Wer hat sich nicht schon einmal mit dem Bösen eingelassen? Gerade dann darf man sich aber nicht unterkriegen lassen. Man muss toben und herumtollen, dass es nur so kracht.« »Ach, liebe Gesellen, ich würde ja gerne mit euch herumtollen, doch heute Nacht ist meine Frist um.« »Brüder«, rief er aus und packte sie an den Armen, »gebt mich nicht preis. Wacht diese Nacht mit mir. Mein Lebtag will ich dieses Freundschaftsdienstes gedenken.« »Warum einem Menschen in solcher Not nicht beistehen?« Mein Großvater erklärte ihm gerade heraus, er würde sich eher seinen Kosakenschopf abschneiden lassen, als dem Teufel zu gestatten, dass er mit seiner Hundeschnauze an einer Christenseele auch nur schnüffle. Die Kosaken wären vielleicht noch lange weitergeritten, wenn die Nacht den Himmel nicht mit einem dichten Netze übersponnen hätte und es auf der Steppe nicht so dunkel geworden wäre wie unter einem Schafpelz. In der Ferne tauchte ein Lichtschein auf, und die Pferde spitzten, einen Stall witternd, ihre Ohren. Sie bohrten ihre Augen in die Finsternis und setzten sich in einen schärferen Trab. Das Licht wurde immer deutlicher, und die Kosaken erkannten bald eine morsche Schenke, windschief wie ein Frauenzimmer, das von einem Taufgelage heimkehrt. In jenen Zeiten waren Schenken etwas anderes als heute. Nicht nur, dass nicht Raum genug zum Tanzen vorhanden war, es gab auch keinen Platz, auf den man sein betrunkenes Haupt niederlegen konnte, wenn die Füße Kringel auf den Boden zu zeichnen begannen. Der ganze Hof war mit Fuhrwerken vollgestopft. Unter den Dachvorsprüngen, in den Krippen, im Hausflur, überall lagen ausgestreckte oder zusammengekrümmte Leute herum und schnarchten wie die Kater. Einzig der Schankwirt saß vor seiner Talglampe und schnitt Kerben in einen Stock, um sich zu merken, wie viel Viertel oder Achtel die Fuhrleute in sich hineingegossen hatten. Der Großvater bestellte ein Drittel Eimer Schnaps für alle drei und begab sich zu den anderen in die Scheune, wo sie sich dicht nebeneinander hinlagerten. Kaum hatte er sich umgedreht, als er sah, wie seine beiden Landsleute schon in einen todesähnlichen Schlaf versunken waren. Er weckte den Kosaken, der sich ihnen als Dritter angeschlossen, und erinnerte ihn an das dem unglücklichen Kameraden abgegebene Versprechen. Jener richtete sich halb auf, rieb sich die Augen und war sofort wieder eingeschlafen. Da war nichts zu wollen. Der Großvater musste allein Wache halten. Um sich den Schlaf zu vertreiben, besichtigte er alle Wagen, schaute nach den Pferden, brannte sich eine neue Pfeife an, kehrte zurück und hockte wieder neben seinen Gefährten nieder. Es war so still, dass man jede Fliege summen hören konnte. Da will es ihn bedünken, dass etwas Graues hinter der benachbarten Fuhre seine Hörner hervorstrecke. Doch seine Augenlider klebten so aneinander, dass er sie in einem Fort mit den Fäusten reiben und mit dem Rest des Schnapses anfeuchten musste. Wenn er dann wieder besser sehen konnte, war nichts mehr zu erblicken. Doch nach einer kleinen Weile lugte das Ungeheuer wieder hinter dem Wagen hervor. Der Großvater riss die Augen auf, soweit er nur konnte, aber die verfluchte Schläfrigkeit vernebelte alles um ihn. Seine Arme wurden steif, der Kopf sank zur Seite, und ein schwerer Schlaf überwältigte ihn so unwiderstehlich, dass er wie ein Toter umfiel. Er musste ziemlich lange geschlafen haben, denn als er erwachte, brannte schon die Sonne auf seinen rasierten Mohnkopf nieder. Er sprang auf, reckte sich, kratzte seinen Rücken und bemerkte erst jetzt, dass nicht mehr so viele Wagen dastanden wie gestern. Einige hatten sich wohl noch vor Tag auf den Weg gemacht. Als er nach seinen Gefährten Umschau hielt, schlief der andere Kosak noch. Von dem Saporoga dagegen war nichts zu sehen. Nur sein Überrock lag noch auf demselben Platz. Der Großvater war besorgt und versank in Nachdenken. Er sah nach den Pferden. Doch sowohl sein eigenes wie das des Saporogas waren verschwunden. Was hatte das zu bedeuten? Zugegeben, dass der Teufel den Saporoga geholt haben mochte, wer aber hatte die Pferde mit sich gehen heißen? Alle diese Überlegungen zusammenfassend kam mein Großvater zum Schluss, dass der Teufel, der wahrscheinlich zu Fuß hergekommen war, sich in Anbetracht des langen Rückweges zur Hölle auch der Pferde bemächtigt haben konnte. Schmerzlich war ihm dabei nur, dass er dem Saporoga nicht sein Kosakenwort gehalten hatte. Was das Pferd anging, so sagte er sich, »Nichts zu machen, ich gehe zu Fuß. Vielleicht habe ich Glück und begegne einem Pferdehändler, der auf den Jahrmarkt reist. Von dem kann ich ein neues Pferd einhandeln.« Er wollte nach seiner Mütze greifen. Doch auch sie war fort. Er schlug die Hände zusammen, als er sich dessen entsann, wie er gestern in der Betrunkenheit mit dem Saporoga die Mützen getauscht hatte. Wer anders konnte sie also jetzt besitzen als der Leibhaftige selbst? Der Hetman würde ihm einen saftigen Lohn dafür zuteil werden lassen. Schön hatte er den Brief an die Zarin bestellt. Da bedachte der Großvater den Teufel mit solchen Namen, dass dieser in seiner Hölle gewisslich mehr als einmal genießt haben muß. Doch Schimpfworte helfen nicht allzu viel. Der Großvater mochte sich noch so sehr den Nacken kratzen, ihm wollte kein rettender Einfall kommen. Ihm blieb nichts übrig, als sich an den Verstand von Fremden zu wenden. Er versammelte alle noch in der Schenke befindlichen Fuhrleute und Reisenden um sich und erzählte so und so, und dieses Unglück ist mir dabei zugestoßen. Die Fuhrleute dachten, das Kinn auf die Peitschenstiele gestützt, lange nach, schüttelten ihre Köpfe und erklärten in der ganzen Christenwelt noch nie davon gehört zu haben, dass der Teufel je einen Hetmansbrief gestohlen hätte. Andere fügten hinzu, wenn der Teufel oder die Moskowiter etwas mit sich gehen ließen, so gäbe es nichts anderes als auszuspucken. Was die sich einmal angeeignet, bekäme niemand mehr zurück. Nur der Schankwirt saß stumm in seiner Ecke. Der Großvater frug auch ihn um seine Meinung, denn wenn jemand beharrlich schweigt, so hat er oft seine Hintergedanken. Der Schankwirt indessen war nicht sehr freigebig mit Ratschlägen, und wenn der Großvater nicht 5 Goldstücke aus der Tasche gezogen hätte, so würde er nichts aus ihm herausgelockt haben. »Ich will dir sagen, wie du den Brief vielleicht wiederbekommen kannst«, tuschelte der Schankwirt ihm schließlich zu und nahm ihn beiseite. Dem Großvater fiel eine Last von der Seele. Und der Schankwirt sagte: »Ich sehe es deinen Augen an, dass du ein Kosak und kein altes Weib bist. Pass auf, nicht weit von der Schenke biegt ein Weg nach rechts in den Wald ab. Sobald es dämmert, musst du bereit sein. Im Walde hausen Zigeuner. In finsteren Nächten wie jetzt, wenn niemand mehr zu sehen ist, außer den Hexen, die auf ihren Schürhaken ausfahren, kriechen sie aus ihren Höhlenlöchern, um Eisen zu schmieden. Was sie in Wirklichkeit treiben, braucht dich nichts anzugehen. Im Wald wird ein großes Gehämmer zu hören sein, kümmere dich nicht darum und geh nicht dorthin, wo gehämmert wird. Neben einem verkohlten Baumstamm wird sich ein enger Pfad vor dir auftun. Nimm diesen Pfad und geh immer weiter, weiter und weiter. Dornen werden dich stechen, dichtes Haselgebüsch wird dir den Weg versperren, du aber geh immer weiter. Erst wenn du an ein schmales Flüsschen gelangst, kannst du stehen bleiben. Dort wirst du finden, was du brauchst. Vergiss aber nicht, dir vorher das in die Tasche zu tun, wofür die Taschen da sind. Du verstehst, ich meine das, was den Teufeln nicht weniger wohlgefällt als den Menschen.« Mit diesen Worten zog sich der Wirt wieder in seinen Winkel zurück, und es war kein Wort mehr aus ihm herauszubringen. Mein Großvater gehörte gewiss nicht zur Gilde der Furchtsamen. Er konnte, wenn sein musste, einen Wolf, der ihm begegnete, beim Schwanz packen oder mit seinen Fäusten derart durch einen aufsässigen Kosakenhaufen hindurchschreiten, dass die Leute wie Birnen rechts und links von ihm zu Boden fielen. Trotzdem lief ihm ein leichter Schauder über den Rücken, als er in stockfinsterer Nacht den Wald betrat. Wenn nur ein Sternchen zu sehen gewesen wäre, aber es war dunkel wie in einem Weinkeller. Er hörte nur, wie hoch, hoch über ihm ein kühler Wind durch die Baumkronen strich. Die Bäume wiegten sich wie berauschte Kosakenköpfe und raunten sich mit ihrem lallenden Laub trunkene Rufe zu. Auf einmal wehte es ihn so kalt an, dass er an seinen Schafpelz denken musste, und gleich darauf erhob sich ein so lautes Geklinge von Hunderten von Schmiedehämmern, dass es dröhnend in seinen Ohren widerhallte. Der ganze Wald wurde plötzlich für einen Augenblick wie von einem Wetterleuchten erhellt. Und der Großvater erkannte gleich einen schmalen Pfad, der sich zwischen niederem Gestrüpp dahinzog. Da zeigte sich auch der verkohlte Baumstamm und die Dornenbüsche, genau wie man es ihm vorausgesagt hatte. Nein, der Schankwirt hatte ihn nicht betrogen. Indessen war es nicht sehr erheiternd, sich durch das Dickicht zu winden. Noch niemals hatte er es erlebt, vom verfluchten Dorngezweig so schmerzhaft zerstochen und zerkratzt zu werden. Fast bei jedem Schritt hätte er am liebsten laut aufgeschrien. Allmählich hatte er sich bis zu einer Lichtung durchgearbeitet. Die Bäume standen nicht mehr so dicht, waren aber, soweit er erkennen konnte, so breit und gewaltig, wie er sie diesseits des Polenreiches noch nie geschaut hatte. Jetzt sah er zwischen ihrem Geäst ein Flüsschen aufblinken, schwarzglänzend wie geronnener Stahl. Lange blieb er am Ufer stehen und blickte sich still nach allen Seiten um. Am jenseitigen Ufer flackerte ein Lagerfeuer, das immer ausgehen zu wollen schien, um dann von Neuem aufzuflammen und sich im Wasser wiederzuspiegeln, das in diesem unruhigen Licht zitterte wie ein polnischer Schlachsis unter dem Zugriff von Kosakenfäusten. Und da führte ja auch ein schwanker Steg über das Wasser. »Nur eine Teufelskutsche könnte über diese Brücke fahren«, murrte der Großvater, setzte aber ohne zu zögern seinen Fuß auf sie und war, rascher als man eine Prise aus seiner Tabaksdose nehmen kann, auf der anderen Seite. Jetzt erst konnte er die Gestalten erkennen, die um das Feuer herumhockten. Das waren Unholde mit so ausgesuchten Fressen, dass er zu anderer Zeit Gott weiß, was alles getan hätte, einer Bekanntschaft mit ihnen zu entgehen. Doch nun half ihm nichts. Er musste sich schon mit ihnen einlassen und machte ihnen eine tiefe Verbeugung und sagte: »Gott mit euch, ihr Guten!« Wenn auch nur einer von ihnen mit dem Kopf genickt hätte. Aber sie hockten stumm da und schürten das Feuer. Da er einen freien Platz in ihrem Kreise entdeckte, setzte er sich ohne weitere Umschweife zu ihnen nieder. Die Fressen blieben stumm. Er ebenso. So hockten sie lange schweigend da. Endlich wurde es ihm zu dumm. Er kramte in seiner Tasche herum, zog seine Pfeife hervor und sah sich fragend um. Sie beachteten ihn gar nicht. Mein Großvater war ein weltläufiger Mann. Er verstand es, seine Worte zu setzen, und wäre selbst vor dem Zaren mit seinem Gesicht nicht in den Dreck gefallen. Er begann also: »Wollen euer Hochwohlgeboren die ausgezeichnete Güte haben, mir sozusagen, ich habe hier Pfeife und Tabak, doch nichts, um sie anzubrennen?« Auch hierauf erfolgte keine Antwort. Doch eine dieser Teufelsschnauzen ergriff ein brennendes Holzscheit und hielt es meinem Großvater so dicht vor die Stirn, dass er eines seiner Augen verloren hätte, wenn er nicht gerade noch ausgewichen wäre. Als er erkannte, dass die Zeit ungenutzt verstrich, entschloss er sich, seine Sache vorzutragen, einerlei, ob die Teufelsbrut ihm zuhören wollte oder nicht. Da spitzten die Kerle ihre Ohren und hielten ihm ihre Pfoten entgegen. Der Großvater begriff, er legte alles Geld, das er bei sich hatte, zu einem Haufen zusammen und warf es ihnen wie Hunden zu. Kaum hatte er das getan, so geriet alles um ihn durcheinander. Die Erde erbebte, und er befand sich im nächsten Augenblick, ohne dass er sich erklären konnte, wie das vor sich gegangen war, mitten in der Hölle. »Ach du meine Güte«, schrie er auf, als er sich aus der Betäubung erwachend aufmerksam umsah. »Was für Ungeheuer! Fressen hinter Fressen! Solch eine Unzahl von Hexen wie Schneeflocken zu Weihnachten, geputzt und angemalt wie Jahrmarktsdirnen! Und alle, so viel ihrer nur waren, begannen wie Besoffene so etwas wie einen Teufelshoppack zu tanzen. Der Staub wirbelte nur so auf, dass Gott erbarm. Ein Schauer musste jeden Christenmenschen beim bloßen Anblick ergreifen, wie hoch dieses Gezücht zu springen verstand. Mein Großvater musste, trotz aller heimlichen Furcht, laut auflachen, als er sah, wie diese Missgestalten sich in zierlichen deutschen Tanzschritten versuchten und schweifwedelnd um die Hexen herumscharwenzelten, wie unsere Kosakenburschen um schöne Mädchen. Die Musikanten paukten auf ihre aufgeblasenen Backen und pfiffen durch die Nasen, als wären es Waldhörner. Kaum hatten die Ungetüme meinen Großvater erblickt, stürzten sie sich in ganzen Scharen auf ihn. Schweinerüssel, Hundeschnauzen, Bocksbärte, Gänseschnäbel und Pferdemäuler reckten sich zu ihm hin, umdrängten ihn wimmelnd und wollten ihn küssen. Er spuckte aus, solch ein Ekel überkam ihn. Schließlich rissen sie ihn mit sich fort und setzten ihn an einen langen, langen Tisch, so lang wie der Weg von Konnotop bis Baturin. »Nun, das ist noch nicht das Allerschlimmste«, dachte er, als er Schweinebraten, Würste, Kohl mit Zwiebeln und noch viele andere Leckerbissen auf dem Tische stehen sah. »Das Teufelspack scheint nicht zu fasten.« Mein Großvater pflegte, müsst ihr wissen, die Gelegenheit, einen guten Bissen zu sich zu nehmen, nicht vorübergehen zu lassen. Er hatte einen guten Appetit. Ohne sich daher auf weitere Erklärungen einzulassen, zog er eine Schüssel mit Speck und aufgeschnittenem Schinken an sich heran, nahm eine Gabel, kaum geringer als eine Heugabel, spießte ein gewichtiges Stück auf, ergriff noch eine mächtige Brotscheibe und schob das alles in einen fremden Mund, der ganz dicht neben seinen Ohren aufgetaucht war und den Bissen laut schmatzend verschlang. Der Großvater tat, als wenn nichts geschehen wäre, spießte sich ein anderes Stück auf und glaubte es schon mit den Lippen zu berühren, da stak es wieder in einem fremden Schlund. Mit dem dritten Stück ging es ihm ebenso. Da packte ihn die Wut. Er vergaß seine Furcht, dachte nicht mehr daran, in wessen Händen er sich befand, und fuhr auf die Hexen los. »Was, ihr Herodesbrut, ihr glaubt wohl, dass ihr mich zum Narren halten könnt. Augenblicks gebt ihr mir meine Kosakenmütze zurück, sonst will ich ein Katholik sein, wenn ich euch nicht eure Schweineschnauzen auf dem Nacken umdrehe.« Noch hatte er diese Worte nicht zu Ende gesprochen, als die Unholde ihre Zähne fletschten und solch ein Gelächter erhoben, dass es ihm kalt ums Herz wurde. »Gut«, kreischte eine der Hexen, die er für das Oberhaupt der ganzen Zunft hielt, denn sie hatte eine noch lieblichere Schnauze als alle anderen. »Deine Mütze sollst du wieder haben. Doch zuvor musst du dreimal Schafskopf mit uns spielen.« Was war da zu machen? Ein Kosak sollte mit solchen Frauenzimmern beim Schafskopf zusammensitzen? Mein Großvater sträubte und sträubte sich dagegen, doch schließlich ließ er sich breitschlagen und setzte sich nieder. Karten wurden herbeigeschafft, fettig wie die Wahrsagekarten unserer Popenweiber. »Geb acht«, bellte die Oberhexe ihn wieder an. »Wenn du auch nur ein einziges Mal gewinnst, ist die Mütze dein. Bleibst du aber alle drei Male Schafskopf, so wirst du nicht nur die Mütze, sondern vielleicht auch die Welt nicht mehr wiedersehen.« »Her damit, alte Vettel. Wie's kommt, so kommt's.« Die Karten wurden ausgeteilt. Der Großvater nahm die seinen in die Hand und wollte erst gar nicht richtig hinsehen, so schäbig waren sie. Wenn auch nur zum Spaß ein einziger Trumpf dabei gewesen wäre. Eine 10 war die höchste Karte, nicht einmal ein Paar war dabei. Die Hexe aber spielte lauter Fünfer aus. So blieb er denn Schafskopf. Und die Schnauzen wieherten, bellten und grunzten von allen Seiten. »Schafskopf, Schafskopf, Schafskopf! Platz dir, Teufelsbrut!« brüllte der Großvater und stopfte sich mit den Fingern die Ohren zu. »Na«, dachte er, »die Hexe wird beim Mischen sicherlich gemogelt haben. Jetzt bin ich an der Reihe.« Er mischte, gab die Karten, sagte Trumpf an und blickte in sein Spiel. Die Karten waren vorzüglich. Auch Trümpfe waren dabei. Zuerst ging die Sache gut, besser hätte sie gar nicht gehen können. Zwar hatte die Hexe eine 5 und alle Könige, der Großvater aber seine Trümpfe. Ohne groß nachzudenken, deckte er die Könige mit den Trümpfen. »Hey, das ist nicht kosakisch. Womit stichst du, Landsmann?« »Womit ich steche? Mit Trümpfen natürlich.« »Das nennt ihr Trümpfe? Bei uns sind das keine Trümpfe.« Der Großvater sah auf die Karten, mit denen er gestochen hatte. Es waren in der Tat nur einfache Farben. Da musste ein Teufelszauber im Spiel sein. Zum zweiten Male hatte er verloren, und das Teufelsgezücht heulte wieder Schafskopf, Schafskopf, Schafskopf, dass der Tisch wackelte und die Karten auf ihm herumsprangen. Der Großvater erhitzte sich und verteilte zum letzten Mal die Karten. Wieder ging es zunächst leidlich. Die Hexe spielte eine 5 aus. Der Großvater stach sie und kaufte eine ganze Hand voller Trümpfe. »Trumpf«, schrie er und haute mit der Karte so hart auf den Tisch, dass sie sich krümmte. Die Hexe deckte sie, ohne ein Wort zu verlieren, mit einer einfachen 8. »Womit stichst du, alte Teufelshure?« Die Hexe hob ihre 8 auf und unter ihr lag eine gewöhnliche 6. »Satansblendwerk«, rief der Großvater und schlug vor Ärger mit der Faust auf den Tisch. Ein Glück war nur, dass die Hexe schlechte Karten hatte. Der Großvater dagegen hielt lauter Paare in der Hand. Er kaufte neue Karten hinzu. Doch die waren so schlecht, dass er die Hände sinken ließ. Es gab nichts mehr zu kaufen. Und nun spielte er, ohne erst viel hinzusehen, eine einfache 6 aus. Die Hexe deckte sie. »Schau mal an. Da stimmt doch etwas nicht«, dachte der Großvater, hielt seine Karten rasch unter den Tisch und schlug heimlich ein Kreuz über sie. Und siehe da, auf einmal hatte er ein Trumpfass, einen Trumpfkönig, einen Trumpfbuben und statt der 6 hatte er eine Dame ausgespielt. »Was für ein Esel bin ich gewesen«, ging es ihm durch den Kopf. »Nun, wie ist's«, höhnte er, »kannst du die stechen? Willst du noch das Trumpfass und den Trumpfbuben?« Da erdröhnte die ganze Hölle. Die Hexe wand sich in Krämpfen, und dem Großvater flog, hast du nicht gesehen, seine vermisste Mütze geradenwegs ins Gesicht. »Nein, das ist nicht genug«, schrie er, wieder mutig geworden und stülpte sich die Mütze auf den Kopf. »Im nächsten Augenblick hat mein wackeres Pferd zur Stelle zu sein, sonst möge mich der Blitz erschlagen, wenn ich euch nicht alle mit dem heiligen Kreuze zeichne.« Schon wollte er die Hand erheben, als er plötzlich das Klappern von Pferdegebeinen vernahm. »Da hast du dein Pferd!« Der Ärmste brach bei diesem kläglichen Anblick in Tränen aus wie ein kleines Kind. So leid tat ihm sein alter Gefährte. »Gebt mir irgendein anderes Pferd, dass ich aus eurem Loch herauskomme!« Der Teufel knallte mit seiner Hetzpeitsche, und unter dem Großvater flammte ein Pferd auf und entführte ihn gleich einem Vogel in die Lüfte. Auf diesem Ritte wurde der Großvater aber doch wieder von Angst befallen, denn das Pferd gehorchte weder seinen Zurufen noch den Zügeln und sprengte mit ihm über Schlünde und Sümpfe davon. Ein Zittern packt einen, wenn man nur davon hört, über welche Orte er dahin brauste. Einmal blickte er hinab und erbebte. Vor ihm gähnte ein steiler Abgrund. Doch dem Satansross machte das nichts aus. Mit einem Satz sprang es hinüber. Der Großvater wollte sich festhalten. Aber woran? Über Baumstrünke und Erdbuckel kollerte er in die Tiefe und schlug so hart auf den Boden auf, dass ihm die Seele fast aus dem Leibe fuhr.